Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Schönen guten Tag, hallo. Hallo. Schönen guten Abend. Sollen wir uns mal wieder vorstellen? Ich bin der Abel, hallo. Bekannt aus Rundfunk und Fernsehen. Genau. Und von Ben spricht, da war ich auch. Der Bestseller-Autor von Miete pro Kopf. Jetzt ist er Ja. bestellt. Ja, ich bin der Price. Hallo. Und ich bin der Marsaffe. Einen wunderschönen Sonntagabend. Ja, und ich bin der Chris. Und dann gibt es noch Mammon, aber das mache ich da. Und dann Oh, gibt es noch ein Asterix. den Russen, der ist auch nur so unregelmäßig da, dass man ihn schon kaum noch sieht. Was für ein Thema haben wir denn heute als erstes? Ja, man sollte es kaum glauben, diese Virengeschichte. Ja, da habe ich von gehört. Was ist da genau? Die ist ja immer noch im Gange. Sollte man gar nicht denken. Aber ja, Coronavirus. dieses hier habe ich die Woche über gefunden. Das ist wohl ein Asterix-Comic, wo der Widersacher aus dem Comic den Namen Coronavirus hat, zumindest in der französischen und der englischen Fassung. In der deutschen Fassung wohl nicht, aber in der französischen und der englischen Fassung heißt der Coronavirus, den man da auch sehen kann, der so die Hand hochhebt. Damit es ein römischer Name wird, müsste man es aber Coronavirus oder so aussprechen, damit es auch passt. Also. Ja, wahrscheinlich tut man das auch. Aber ja. Aber was ich ein bisschen lächerlich finde, ist, dass sie sagen, alte Asterix-Comics. Das Ding ist von 2017. Also alte Asterix-Comics sind für mich so Sachen wie Kleopatra von Ja. 1974 oder so, Auch aber. wieder wahr, ja. Aber halt eben, was sie damit wahrscheinlich meinen, ist alt genug, um nicht aktuell zu sein. Ja, aber der Witz ist ja, Coronaviren sind ja jetzt nicht letzte Woche irgendwie Erfunden erfunden worden, ja. worden. Ja, es gab auch diesen Talk von Bill Gates, diesen TED-Talk, wo er da schon drüber redet, dass das eine große Gefahr ist. Ja, wobei das mit den Epidemien, die treten halt regelmäßig auf. Da gibt es einen Haufen alte Artikel, wo sie warnen. Aber man geht ja sogar so weit, dass man eigentlich nicht schwarzer Schwan dazu sagt, sondern weißer Schwan, weil das mit so großer Wahrscheinlichkeit regelmäßig auftritt, dass es eigentlich, weiß nicht, eine Vorhersage ist, wie es würde in den nächsten 2 Jahren regnen. Also. An der Stelle kann man auch noch mal kurz daran erinnern, dass diese Woche Albert Uderzo gestorben ist, der langjährige Autor, Zeichner der Serie. Ich meine, der Autor Goscinny ist ja schon, ich weiß gar nicht, irgendwann in den 80ern, glaube ich, gestorben. Und Uderzo hat das alleine gemacht bis 2016, als er das an ein neues Team übergeben hat, das jetzt unter anderem auch diesen Comic gemacht hat, den wir hier sehen. Und ich kann gar nicht genug unterstreichen, wie wichtig Asterix für meine persönliche Entwicklung war. Es hat damit angefangen, dass meine Mutter mir Lesen beigebracht hat, weil sie es leid war, mir Asterix vorlesen zu müssen. Cool. Ausnahmezustand am Morgen in dieser Schlecker-Filiale in der Wilhelmsdorfer Straße. Das Rentner-Ehepaar Thiele kauft den Laden leer. An die 100 Packungen Toilettenpapier und Küchenrollen werden gehamstert. Das komplette Lager wird geplündert. Die Kunden sind heiß, scharf auf den Rabatt. Schlangen bilden sich vor dem Geschäft. Nicht alle dürfen gleichzeitig rein. Viele Kunden müssen warten, bis sie an die begehrte Ware rankommen. Dann gibt es kein Halten mehr. Alles wird gekauft, weil es billig ist. Horst Thiele hat inzwischen das ganze Toilettenpapier im Laden gebunkert. Nun will er auch noch an die Lagerbestände ran. Seine Frau soll helfen. 20 Pakete Küchenrollen, 20 Pakete noch dazu. Ja. Und da holen Sie sich jetzt ein Taxi oder was? Ja, klar. Aber es sah für die Karre von hier bis hier rüber nach Hause 3,50 Mark, die nehme ich 10 Mark und schon sind die laufen. Da sind jeweils 8 Stück drin. Herr Thiele, habe ich nicht mehr. Das sind die letzten 24. Habt ihr noch andere Toilettenpapier? Andere Toilettenpapier haben wir Ja, auch, ja. 6 müssen noch auf, da 30 sind. Und Egal 20 welche. mal Küchenrollen. Egal welche Sorte. Das ist scheißegal, ist auf Ihren Arsch. Und hier ist ein Achter drin, hat sie gesagt. Das ist der Küchenrollen. Ja. Der packt er hier oben hin, da kommt er noch was neben. Guck mal, Vollstapel. Ja. Der Taxifahrer kann das machen. Ja, das ist 20 Jahre, ist mir auch egal. Naja, ich muss das Wimmer fahren, ist mir auch noch. Haben Sie denn genug Platz zu Hause für das? Ah, kommt doch im Keller runter. Das reicht doch für ein ganzes Jahr, dann braucht er nicht hinkuchen gehen. Eins habe ich davon noch gefunden. Und dann haben wir noch die anderen. Mach den anständig billig, hab bloß 160 Euro bei mir, nicht? Der Taxifahrer wird verrückt. Aber Leute wollen auch noch was. Das meint alles, hab eben gekocht. Das ist alles gekocht, schon alles bezahlt. Hallo René. Alles. Ach, das ist ja alles. Alles, ja. Ja, wenn ihr nicht aufpasst, die klauen dir die Hälfte weg, dann hast du auch weniger. Das hat alles ein einziger gekauft hier. Ja, da haben wir Großhandel, aber wir gehen weiter. Hat ihr nie einen Einzelner gekauft? Doch, hat er. Der lässt das gleich mit dem Taxi abholen. Scheiße, das kann hat ein einziger gekauft. Ein verkannter Visionär. Ein einziger hat das gekauft. Ein einziger, Leute. Das ist immer fair. Und dann seine Frau denkt wieder keiner. Sexismus. Ja. Die wird einfach ausgeblendet. Die macht die ganze Arbeit, aber niemand. Genau. Die macht die Care-Arbeit für das Toilettenpapier. Aber von wann ist das? Ich meine, Schlecker, das muss ja mindestens 100 Jahre sein. Ja, Marc, der hat gerade gesagt, 100 Jahre. Ja, aber er hat aber auch gesagt, er hat 160 Euro dabei. Also, okay. Das muss also irgendwo zwischen der Euro-Einführung und der Schlecker-Pleite passiert sein. Das reicht doch für ein ganzes Jahr, da muss ich doch nicht mehr einkaufen gehen. Verkannter Visionär, also. Ja, ich muss an der Stelle sagen, egal was für Küchenpapier, das ist für den Arsch. Nein, Leute, macht das nicht. Auch wenn ihr neue Rohre im Haus habt, macht ihr damit alles kaputt. Und die Handwerker sind zwar noch unterwegs, aber ich glaube, es ist trotzdem nicht einfacher, einen Klempner kurzfristig zu finden, als noch vor der Corona-Zeit. Ich kann mich ja noch an davor erinnern. Rassismus grenzt aus und wertet ab, aber jetzt, gerade jetzt ist Gemeinschaft wichtiger denn je. In Zeiten von Social Distancing ist es essentiell, uns gegenseitig beizustehen und zu unterstützen. Der Satz ist krumm und schief. Aber es ist Anführungsstrichen, das ist ein Zitat von Goethe wahrscheinlich. Goethe nicht, er ist ein alter sexistischer, rassistischer Mann. Oder ist es von Schiller? Ich glaube, das ist hier von, wie heißt sie, Kimberly Crenshaw. Jetzt verblasst es. Und dann sagt eine Frau was. Hi, ich bin Vicky, ich komme aus Bielefeld und ich habe leider in letzter Zeit sehr viel mit rassistischen Anfeindungen zu kämpfen. Letzte Woche kam ein Typ aus der Bar und meinte, mich müsste man mit Sagrotan einsprühen. Meine Mutter hat die Polizei rufen müssen, weil 8 Kids sie verfolgt haben und ihr Corona hinterhergerufen haben. Gerade sind das sehr schwere Zeiten für asiatisch gelesene Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und ich würde mir eine Plattform wünschen, wo ich mich mit anderen austauschen kann, meinen Erfahrungen Raum geben kann und vielleicht sogar Hilfsangebote finden kann. Es gibt bestimmt irgendwo. Man muss ja nicht auf der Straße sein. Wir wollen ein Netzwerk gegen Rassismus im Zusammenhang mit Covid-19 schaffen, in dem Betroffenen eine Plattform geboten wird, in der sie Erfahrungen teilen, sich gegenseitig empowern und andere AkteurInnen finden können. Und das Ganze heißt, ich bin kein Virus. Das ist Sofa-Aktionismus, ne? Ja, was anderes geht ja im Moment. Ich wollte gerade sagen, das ist echt Sofa-Aktionismus. Mehr oder weniger gezwungen, ja. Unsere Lösung des Problems, eine international adaptierbare Website, um das Bedürfnis der User weltweit zufriedenzustellen. Den bereits international bekannten Hashtag nutzen. Ich bin kein Virus. I'm not a virus. Je ne suis pas un virus. Von anderen Erfahrungen erfahren. Du bist nicht allein. Eigene Erfahrungen mit anderen teilen und dadurch das Community-Gefühl stärken. Zusammen sind wir stark. AkteurInnen für Betroffene sichtbar machen. Aggregation und Aufzeigen der Vielzahl an bereits vorhandenen Hilfsprojekten. Okay. Was löst das für ein Problem? Ja, ich finde es total wichtig, dass wir jetzt politische Korrektheit stärken, während wir eine Krise haben, wo zum Beispiel die Foreign Affairs für Indien von 1 Million Toten im Sommer ausgeht, die weiß ich nicht für so Sensationalismus bekannt sind. Da finde ich das total klasse, dass wir jetzt in dem Wir gegen Virus erstmal uns um politische Korrektheit kümmern und nicht um, weiß ich nicht, um irgendwelche tatsächlichen hilfreichen Sachen, die dazu führen, dass Menschen nicht exponentiell sterben. Also finde ich klasse. Also Daumen hoch. Also. Bei Ebel, du hast Indien gesagt, das ist ein anderes Land. Das ist Rassismus. Weltweit, Chris. Weltweit wollen die die User zufriedenstellen, so wie Pornhub das gemacht hat, weil sie das Premium freigegeben haben. Ich glaube, das wird auch mehr Probleme lösen, aber ohne Witz. Und Leute empowern. Ja, vor allem, was wollen die? Ich meine, im Endeffekt wollen die ein Forum. Oder ja, ein was? Forum, wo sie sich sagen können, mir hat einer dies gesagt und die dann bestätigt werden da drin. Ja, alle hassen uns. Das ist, ja, das soll die dann empowern. Warum beteiligen die sich an einem Wettbewerb der Bundesregierung gegen das Coronavirus, wenn sie doch nur ein Forum gegen Rassismus einrichten wollen, das kostet doch nichts. Und ja, wenn wir nachher enthüllen, wer hinter dieser Idee steht, haben die eh schon genug Geld von uns bekommen. Ja, vielleicht lohnt sich das in irgendeiner Weise oder so. Genau, Geld. Geld ist gerne mal ein Grund. Ja, Krisengeld abzahlen. Genau. Alter, ist das anstrengend. Wie funktioniert die Lösung? Sie wollen einen WordPress-Blog aufsetzen und brauchen dafür die Unterstützung von der Bundesregierung, um WordPress zu installieren. Das ist ja ein bisschen wie Hagen Grell, weil der 50.000 Euro dafür braucht. Ohne Scheiß, ja. Opfer hoch 3. By the way, Weltraumaffen.com, den WordPress habe ich aufgesetzt und dafür brauche ich auch noch 500.000 Euro. Das seid ihr noch alle schuldig. Genau. Ich will gar nicht von meinem Gamergeld-Blog anfangen, was da noch an Honoraren aussteht. Ich habe alles in den Mut getan letztes Mal. Wir sehen hier jetzt halt, für die Leute, die das nur zuhören, wir sehen jetzt hier ganz tolle Vorschläge, wie die Seite aussehen könnte, also mit dämlichen Tweets, die jemand geschickt hat und so. Also das, wie halt so eine WordPress-Seite aussieht. Ja, und also ich verstehe es halt nicht, was die Lösung dann sein soll. Also wir empowern uns, indem wir allen Leuten zeigen, dass es Leute gibt, die frech zu uns sind. Oder was? Und vor allem, warum ist hier unter Ich bin kein Virus der Tweet interested in a side gig, work from home and have fun selling Avon. Let me help you get started. what? Was hat das mit asiatischem Rassismus zu tun? Das ist wahrscheinlich ein Platzhalter. Ach so. Und da nimmt man dann besser was, wo Werbung für irgendwas gemacht wird, klar. Ich verstehe Deutsch auch in der U-Bahn. Ja, und hier haben wir das Team, das das Ganze sich ausgedacht hat. Wunderbar. Wir versus Virus, das Projekt. Wer meint, dass man dafür kein Steuergeld ausgeben sollte? Das läuft hier über die Likes. Wer die meisten Likes für seinen Pitch kriegt, kriegt eine Chance, Geld zu kriegen. Das glaube ich schon, oder? Die weiß ich nicht. War das nicht am 26. oder so? Kann sein. Insgesamt macht mich das doch eher traurig wegen hier, gerade dem Herrn, den wir gerade hier eingeblendet sehen, dass der da bei einer Aktion mitmacht, wo im Endeffekt die Amadeo-Antonio-Stiftung dahinter steht. Sollte er eigentlich besser wissen, der Herr Pallenberg ist ja selber schon... Ja, dann hilf mir mal eben. Woran machen wir das jetzt fest, dass da die Amadeo-Antonio-Stiftung hintersteht? Die hat es gepusht auch als ein Projekt von ihnen. Okay. Also per Twitter. So bin ich drauf aufmerksam geworden. Ach so. Ja, keine Ahnung, kann sein, dass irgendwie von diesen Leuten da dahinter stecken, aber ja. Ja, kein Plan. Auf jeden Fall, der gute Herr Pallenberg war ja ein bisschen sauer auf uns, dass Der wir, ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen sauer. ja, Vielleicht steckt da was anderes dahinter, ich weiß nicht. das ist er So. wahrscheinlich, ja. Und also, ich kann an der Stelle nur nochmal sagen, das beruht auf jeden Fall nicht auf Gegenseitigkeit. Also, ich bin nicht sauer auf ihn. Das scheint irgendwie so ein Naturgesetz zu sein, dass diverse Leute in unserem Umfeld irgendwann sich über uns aufregen, weil wir irgendwelchen Quatsch nicht mögen. Ob das jetzt ja, so ein Didaktik. Rumgedrusel beim Feminismus irgendwie ist Oder oder Germany's 150 Next dB. Topmodel nicht hassen oder weiß ich nicht Oder was. dass wir halt nur Kulturkampf machen und Ja. keine wirklichen Inhalte. Aber kurz nochmal, was der Sascha damals gemacht hat im Zusammenhang mit Werbung, die nicht offengelegt wird im Journalismus, dass man also irgendwelche bezahlten Beiträge macht und das nicht offenlegt und mit dieser komischen Marketingfirma, die diesen Blog hat, wo man nicht wusste, dass da E-Plus dahinter steckt und solche Dinge, wo er gegen angeredet hat. Also das war auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum. Ethik im Journalismus hat der Sascha auf jeden Fall so einiges geleistet. Wollte ich nur noch mal lobend erwähnen. Und ja, Ethnischer Journalismus. Ja, das letzte ethnischer Ding, das mit Journalismus, dem, mit ja. dieser IO GmbH, mit dem Adblocker oder was das Ja, mit gibt, dem wo Adblocker, sogar genau. Mit dem hat vor er das sich auch Bundesgericht angelegt oder sowas und sitzt, ne? hat sich ja auch nicht gerade mit kleinen Leuten angelegt. Und die waren ja auch alle Ja. ziemlich sauer auf ihn, da mit der Leopold Ja, hier vor von allem hat er ein der paar Leute wach gemacht, ne? So die Bild-Zeitung oder so, die haben es dann erstmal richtig Tagesschau und gehofft. so. Ja, also hat auf jeden Fall schon ein paar gute Sachen gemacht. Das wollte ich einfach nur nochmal herausstellen. Ja, die Nummer Ich hier. habe ihm auch per PM geschrieben, wie schade ich das finde, dass er wegen einem Tweet von mir auch euch blockt. Also, dass ich das wirklich Ja, was traurig heißt finde. Ich blocken? bin Also geblockt. Ich weiß nicht, ob ja er nicht, uns aber. gemutet hat, aber geblockt hat er uns auf jeden Fall nicht eigentlich. Aber er hat uns auf jeden Fall entfolgt. Weil, ja. Ja, Also, wir ich habe bleiben halt dem. auch die ewigen Schmuddelkinder. Ja. War da nicht irgendwas mit dem Arbeitgeber, der die Republika sponsert oder so? Ich glaube, da könnte Ja, der vielleicht hat sein. für Mercedes gearbeitet und die haben während der Zeit die Republika Das gesponsert. war jetzt vorbei, weiß ich gar nicht. Ja. Das war letztes Jahr schon vorbei. Ach so. Also das mit dem Sponsoring da von Daimler, Ach so. ja. Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ich habe halt vom Sascha auch schon gehört, dass er die Restle, nee, Restle ist der Typ, wie heißt die andere? Reschke, so ähnlich. dass er die auch Nisten. ganz Ach prima so. findet, dachte ich mir auch schon immer so, okay. Und Fridays for Future war er ja auch so ein bisschen Fan von, zwar nicht von dem Quatsch, den sie auf der IAA abgezogen haben. Aber ja, fand ich auch schon so ein bisschen fehlgeleitet. Aber ja, ich meine, das bleibt ja jedem freigestellt. Ne? Ja, und so, ich fand's Noch, halt noch. nur. Ja, ich When me fand's and halt my nur. friends come to power, he goes to Gulag. Ja. Jeder Kommen kämpft jetzt um wir seinen eigenen Kampf für die Gerechtigkeit oder so. zu den Ja. nächsten Enttäuschungen bzw. positiven Dingen. Das hier ist der Verein Deutsche Sprache e.V. Nicht zu verwechseln mit Dingsbums für die deutsche Sprache e.V. Das ist irgendwie was anderes. Ach so. Und Das ist gegen Gendern wahrscheinlich. Also, ja. ja, das andere Ding ist für Gendern. Das hier ist gegen Ach so. Gendern. Ach so. Und die haben ja halt geschrieben, Corona, der Moment, in dem vielen Menschen klar wird, dass Professoren für Medizin, Biologie oder Chemie wichtiger sind als solche für Gender Studies. Die in Autsch. Anführungsstrichen auch schön Gender Studies finde ich vor allen Dingen auch gut, weil ich möchte an dieser Stelle nochmal daran erinnern, Gender Studies ist eigentlich Women's Studies. Die haben sich halt umbenannt als Marketingmaßnahme. Die haben Aber sozusagen Framing verwendet, um ein einseitiges Studienfach allgemein zugänglicher zu machen, dadurch, dass ja, sie genau. den Anschein an Neutralität erwecken, den sie auf keinen Fall erfüllen. Genau so ist es. Das Framing der anderen. Und über dieses Ding hier, also es ist ja eine Tatsache, dass wir im Journalismus etliche Leute haben, die genau auf so einen Kram halt schauen und da ihren Kulturkampf gegen führen. Und dementsprechend gab es auch diverse Stimmen aus der Presse, die sich über dieses Ding ja aufgeregt haben. Eine davon hätte ich überhaupt nicht erwartet, und das ist die hier in Form von Herrn Porschert von der Welt, der hier sich über die Werteunion aufgeregt hat, die im Endeffekt dasselbe gesagt hat. Kommando Judith Butler ist gut. Ja, und dann hier irgendwie Kommando Judith Butler geschrieben hat, der Herr Porschert. Wenn schlicht und reaktionär miteinander flirten, kommt das raus. Kommando Judith Butler. Und also Frau Butler fällt mir jetzt nicht ein, wenn ich an liberale, mündige Menschen denke. Also wer hat ja dieses Buch geschrieben, der Herr Porschert, mündig. Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe nur gehört, da soll viel mit. Also die einzige Person, die ich mal gefragt hatte, was sie davon hält, weil ich weiß, dass sie schon gelesen hat, hat mir geantwortet, es wäre für ihr Verständnis zu viel Popkultur gewesen, was er da gemacht hat in dem Buch. Aber ja, es macht es für mich eigentlich nur noch interessanter, aber ich habe es noch nicht gelesen. Auf jeden Fall, ja, Judith Butler. Am Arsch, Judith Butler. Bei den Vereinen gerade habe ich gedacht, da kommt jetzt raus, genau, Virus, das oder der. Ja, das ist nämlich das. Tipps abgeben oder was? Die Virus. Nee, das ist nämlich das, wo ich mir schon seit Wochen drüber Gedanken mache, dass alle Welt immer sagt. Da gab es doch einen Professor, der das erklärt hat. Kann ich dir mal schicken. Naja, dass alle Welt immer sagt, der Virus. Aber wie wir hier sehen, das ist aus dem Duden. Ist das beides richtig, aber dann wundert es mich halt, dass diese ganze Meute von Sprachfetischisten, die jedes Wort dreimal umdrehen und sich Gedanken darüber machen, wie es die Gesellschaft verzaubert, dann einfach aber die ganze Zeit sagen, der Virus, der Virus, der Virus, der Virus, der Virus, der Virus, der Virus. Und nicht das Virus dann verwenden. Das Kobler hat auch gesagt, laut Duden ist beides erlaubt. Ja, ja, ist es ja auch. Die Viren. Ja, die Leute hier bei Computern, da ist dahin. So. Das sind aber die Coronaviren, weil es sind ja viele verschiedene. Also. Ja. Und das sind dem Coronaviren-Iren seine. Die Coronaviren. Das am Coronaviren sein, ja. Also das, oder nicht? Das Coronende. Das Virus, das Virus. Eine Virus ist ein Name, glaube ich, genau. Ja, also man hat hier quasi vor einer Tür ein Virus. Man hat hier quasi die freie Wahl, ob man es neutral formuliert oder mit einem geschlechtsspezifischen Pronomen. Und alle Welt entscheidet sich dafür, das geschlechtsspezifische Pronomen zu verwenden, obwohl sich sonst alle Welt darüber aufregt, dass man gefälligst neutral zu formulieren hätte. Weil aber die hier, Welt schlecht ist. Ja, weil es männlich ist und schlecht sein muss, so. Ja, prinzipiell ist das schon so. Der böse Virus. Also ich finde es einfach nur, ich denke mir nur so die ganze Zeit, wow, ne? Also was ist los mit euch? Aber das ist mal wieder dieses Ding halt, ne? Man. Ja, aber es ist ja auch bei, man sagt ja auch nicht Terroristinnen und Terroristen, sondern man sagt nur Terroristen. Also, ja, ist auch so. Oder Schwarzfahrer oder. Das ist sowieso rassistisch, das darf man eh nicht mehr sagen. Schüler und Schülerinnen, kürzt man eben was mit SLS ab. Ja. SUS so. Dem Corona. Dem Corona sein Virus. Ja, hier steht bei der Welt auch das RKI in der Kritik. Und zwar ja für ihre Informationspolitik. Ein Kollege meinte zu mir, die machen ganz schön eine Panik. Der hätte in seiner Ansprache da 5 oder 6 Mal gesagt, so ich weise sie darauf hin, dass hier noch nichts entschieden ist und alles möglich noch ist und so weiter. Ja, okay, haben ja auch dann alle verstanden. Aber jetzt haben sie auch die Frequenz irgendwie runtergefahren und insbesondere heißt es hier in dem Artikel, dass sie ja zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt haben, dass sie sich zu einem anderen Zeitpunkt äußern wollen, wie es denn dann so aussieht. Und das wäre dann jetzt so langsam in diesen Tagen sozusagen. Also in 10, 14 Tagen, so haben sie gesagt, können wir mal einen Ausblick geben. Den machen sie aber nicht so richtig. Dann haben sie sich zurückgezogen, lassen jetzt keine Presse mehr zu, sondern nur noch irgendwie ausgewählte Fragen von irgendwelchen Presseleuten. Also Nachfragen geht auch nicht mehr und so. Und dann haben sie die Anzahl der Pressekonferenzen haben sie runtergefahren. Jetzt am Freitag, die haben sie abgesagt. Die nächste ist am Dienstag, weil Montag auch ausfällt. Also hatten eigentlich Montag, Mittwoch, Freitag geplant. Freitag ist dann ausgefallen. Das sind dann eben 6 Tage bis zum nächsten. Und das ist schon ein schönes Stück dafür, dass wir so mitten in so einer herben Krise sind. ist dem RKI eben nicht so wichtig, die Leute zu informieren. Bleiben Sie ruhig, gehen Sie weiter oder so. Ja, aber eigentlich ist es doch besser, nichts zu sagen, als halt so Kaffeesatzleserei zu betreiben, weil ich glaube nicht, dass jemand momentan wirklich auch Aussagen machen kann. Ja, und das ist halt das Ding, die Wissenschaftler, wenn die sich zu einer Aussage hinreißen lassen, tritt es ja auch nur dann ein, wenn die aktuellen Models stimmen. Und dadurch, dass wir jetzt soziale Distanzierungsmaßnahmen geschaltet haben, sind ja auch die Models, die werden jetzt auch wieder verändert. Und ich sehe halt auch großteils die Medien irgendwo ein Stück weit in der Schuld, dass die auch nicht in der Lage sind, Wissenschaftskommunikation richtig zu betreiben. Also ich verstehe das ein Stück weit, warum sie das runterfahren. Weil die Zahlen, die werden ja immer noch veröffentlicht und jeder, der ein bisschen was über Pandemien weiß, kann die eigenständig interpretieren, dass ein Großteil der Medien dazu nicht in der Lage ist und deren Mitarbeiter jetzt auch keine Bücher über Pandemien lesen. Ja, ich habe an einem Tag gesehen, da haben sie ihn richtig angegangen, da haben sie ihn gefragt, warum er denn oder wie er damit klarkommt so ungefähr, dass er dann, wenn das jetzt so und so läuft, ich weiß gar nicht mehr, wie das gemeint war, das ist schon ein paar Tage her, wie er denn damit klarkommt, dass er jetzt irgendwie schuld wäre an 20.000 Toten oder sowas. Ne? Das sind natürlich unverschämte Fragen. Das finde ich auch, dass so Leute nicht unbedingt da nochmal reinkommen müssen, aber die ganze Presse auszusperren und irgendwie, naja, auf jeden Fall die Welt wollte ich ja auch nur vorstellen. Sieht das kritisch? Ja, kann man zustimmen, muss man natürlich nicht. Hm. Ja. Sehr gut. Yes. Ja, genau, dieses hier, das geht natürlich jetzt gerade rum, gerade im linken Bereich, so nach dem Motto, die bösen Konzerne, die verweigern sich hier, ihren Pflichten nachzukommen, aber die armen kleinen Leute haben wieder wie üblich keine Chance. Und ich glaube, wir kommen später noch auf die Gesetzesänderungen in dem Bereich zu sprechen, die solche Dinge halt möglich machen, ne? Also, ja, aber eine gewisse Solidarität würde ich jetzt von den Konzernen auch erwarten. Also, dass gerade die Leute mit den tiefen Taschen, die ganz billig produzieren lassen und ganz teuer verkaufen, dass gerade die meinen, sie müssten als Erste irgendwie den örtlichen Vermietern die Kohle wegnehmen, finde ich schon ein bisschen frech. Das ist so ein bisschen Eigentum verpflichtet. Wenn man jahrzehntelang irgendwie von der Gesellschaft gelebt hat und gut gelebt hat, mit großen Gewinnspannen, dann kann man meiner Meinung nach auch jetzt mal ein bisschen zurückgehen. Ja, das stimmt natürlich, dass sich die Unternehmen auch in der Eigenverantwortung. Auf der anderen Seite ist es halt so, wenn der Gesetzgeber das nicht klar regelt, dann also bist ja der Dumme, wenn du nicht aus den Vollen greifst. Also weil andere machen das und die haben dann einen Wettbewerbsvorteil. Das ist halt dann auch problematisch. Also wenn du jetzt sozusagen, weißt du, wenn ein verantwortungsvolles Unternehmen Reserven aufgebaut hat, dann werden die anderen, die keine aufgebaut haben, jetzt vom Staat rausgedonnert und die, wo konservativ gewirtschaftet haben, die werden dann doppelt bestraft. Also ja, also da sehe ich mehr den Gesetzgeber wie die Märkte in der Verantwortung. Aber ja. Kommen wir zu Foreign Affairs. Foreign Affairs ist ein altes Magazin, was war es, 1923 gegründet worden ist. Es hat natürlich auch seinen Bias, es hat seine Stammschreiber und man muss halt wissen, dass es halt stark in der amerikanischen Politik verwurzelt ist. Also man sollte das mit Vorsicht genießen. Es hat was mit dem Council on Foreign Relationship zu tun. Die haben so ein bisschen eine Drehtür zwischen US-Politik und eben dem Think Tank selber. Und das Ding ist, dass die Foreign Affairs hat ihre Titel freigeschalten, ihre Artikel, die sie zum Coronavirus haben. Und wenn ihr eine unaufgeregte Quelle sucht, die auch nicht immer richtig liegt und auch ihren Bias hat, aber wenn ihr mal sozusagen die Foreign Affairs kennenlernen wollt, dann könnt ihr aktuell gute Informationen zur Corona-Krise eben kostenlos auf deren Homepage lesen. Und das würde ich euch empfehlen, dass ihr vielleicht mal ein bisschen euch das anguckt, mal ihren Bias kennenlernt und mal ein bisschen die Zeitung einordnen lernt, weil Foreign Affairs, ob man sie mag oder nicht mag, ob man sagt, ah, das sind alles Globalisten oder nur Think Tank-Leute, die halt nach Macht streben. Wichtig ist, die Zeitung zu kennen, weil die halt Agenda-Setting oft betreiben. Oftmals ist, wenn ein Artikel erscheint, der wird dann später in der Politik umgesetzt, weil die halt näher an der Politik sind. Und deswegen mag ich die eigentlich relativ arg, die zu lesen, auch wenn ich öfters mal Bauchschmerzen habe, wenn ich einen Artikel von denen lese. Und ich habe mir einen Haufen Zitate rausgesucht, die ich euch vielleicht noch am Ende vom Stream vorlesen kann, aber also aus den aktuellen Artikeln. Aber wenn ihr gut informiert werden wollt, dann Foreign Affairs, Corona-Virus-Coverage ist kostenlos. Also. Das ist hier so ein Artikel, auch der ja tageweise weiter geupdatet wird, oder was? Das war jetzt vom 4. Nee, die haben mehrere, also da kommen regelmäßig welche raus. Die sind nicht ganz so super aktuell, also die neuesten Nachrichten bekommt ihr davon nicht, allerdings halt die am besten eingeordneten. Also mit halt Brainpower drüber nachgedacht. Also ja. Okay. Und daher habe ich auch die Zahl mit Indien, dass man aktuell nach den aktuellen Models, die auch falsch sein können, weil sich vieles verändert und das ein dynamisches Geschehen ist, aber aktuell geht Foreign Affairs in Indien von 1 Million Tote Anfang Sommer aus, also durch Coronavirus. Also. Ich weiß nicht mehr, von wem es war, vielleicht von Price? Ah, nee, der war von mir, sorry. Ich hab das Foto nicht im Kopf gehabt. Ja, es ist sehr seltsam, das Foto. Ja. Geht es um Vaping oder was? Nee, es geht hier darum, dass es diverse Journalisten gegeben hat, die halt es eher schlimmer machen mit dem Coronavirus, weil sie halt halb informiert ihre Hot Takes raushauen. Zum Beispiel hat Vox hat eine Reihe an Tweets gelöscht, wo es eher so drum ging, ja, man kriegt eher die Grippe, als dass man sich daran anstrengt und dieses ganze Zeug, was wir ja halt auch von anderen Schwätzern kennen, hier bei uns vom Bayerischen Rundfunk zum Beispiel, das hat Vox halt auch gemacht. Ja, insgesamt halt einen Überblick drüber, wie im englischsprachigen Bereich solche Sachen gelaufen sind, wie es bei uns halt dieser kleine Shitstorm um BR quer war das, glaube ich, mit diesem Video war, wo auch halt alles runtergespielt und verharmlost wurde. Da sind wir nicht allein. Der Herr hier ist wohl ein Korrespondent, der gesagt hat, fahrt ruhig ins Ausland, kann euch gar nichts passieren. Oh, guck mal, und dann geht es gleich weiter mit der Medienkritik. Ja, da gibt es auch wieder eine Medienschelte, weil eben die Öffentlich-Rechtlichen halt sich irgendwie auf eine Hofberichterstattung eingeschossen haben. Und da gibt es einen klugen Herrn Professor, der das eben kritisiert, dem das nicht so gefällt, was die Medien da machen. Also ich würde mir auch gerne mehr Kritik hier und da wünschen, die halt auch besser umgesetzt ist, weil wir haben diese Woche halt auch die Billionengrenze erreicht an Staatsausgaben, die halt in die Wirtschaft gefeuert werden. Und ich habe zwar gesucht, aber ich habe jetzt nicht so viel kritische Aufrollung gesehen. Vielleicht habe ich es nur nicht gefunden, aber generell würde ich mir da ein bisschen einen besseren Job von den Öffentlich-Rechtlichen wünschen, da die doch eigentlich sonst immer so drauf erpicht sind, was für einen guten Job sie machen. Ist es halt gerade aktuell eher so ein, weiß nicht, Ritt auf der Rasierklinge. Also, ja. Ja, der eine vom ZDF hat aber ganz stark erklärt, wie sie arbeiten und warum das so hochwertig ist bei denen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ob das vielleicht noch kommt. Also sie bemühen sich, ne? Sagen wir mal so. Ja, bemühen ist mir nicht gut genug. Also, ja, größer. Aber ja, Plagiat oder Propaganda, das vertrauliche Strategiepapier des WDR aus dem Innenministerium, da hat Science Files sich einen langen WDR-Artikel angeguckt, der diesen Artikel, den wir letzte Woche vorgestellt haben, Hammer and the Dance, den ihr hoffentlich alle gelesen habt, wie eben sozusagen die einen Artikel geschrieben haben, wo sie meinten, vertrauliches Strategiepapier, der aber halt irgendwie so 1:1 Hammer and the Dance war. ich habe mir den Artikel selber vom WDR noch nicht ganz angeguckt, weil ich lieber aktuelle Informationen sammeln wollte, wie jetzt direkt auszuholen und dem WDR eins auf den Deckel zu hauen, weil dafür ist noch Zeit, wenn die Krise vorbei ist. Aktuell ist es eher wichtig, dass man ja die richtigen Informationen hat, wie es weitergeht und nicht unbedingt Was ist denn Hermann zu Dänz, ein Roman gewesen oder was war das? Hermann zu Dänz? Das war ein Artikel letzte Woche, den ich vorgestellt habe auf Medium, mit der Bitte, dass man den liest. Also meinen hat mein Hund gefressen. Ihr habt den alle nicht gelesen. Ich hab's vor mir hergeschoben. Kann passieren. Ja, hier wird ja auch wieder hervorgestellt, dass gerade in Südkorea das so super gelaufen wäre und dass das als Vorbild dient. Heißt, absolute Überwachung und Tracking. Ja, mit so Sachen wie Ding, Ding, Ding. In der Nähe ist jemand, der gerade in einem Risikogebiet war vor einer halben Stunde oder so. Geh dem mal lieber aus dem Weg. Und wenn man sich anschaut, wie in Taiwan und in Singapur, wobei Singapur ja sowieso schon ein autoritärer Staat ist, die sind mit mehr Sand, die sind sehr sinnvoll und sehr zurückhaltend vorgegangen. Und da sollte mehr darüber berichtet werden, als dauernd über Südkorea oder China. Ja, es wird dann eine Frage über Japan, haben Sie gesagt, das passt so ein bisschen da zu dem Land, dass es da nicht so viel ist, weil die das gewohnt wären, dass man Tipps bekommt, sich dauernd die Hände zu waschen oder so, dass sowas eben auch in einer staatlichen Propaganda ein bisschen verankerter wäre. Als nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern. Auch das eben, diese Luftverschmutzung zum Beispiel in Italien, sowas gibt es dann da auch nicht so. Also es wäre auch teilweise eine Eigenart der Länder, wie viele Leute dann da betroffen sind oder so. Ja, keine Ahnung, ob man das so unterbrechen kann. Ja, ich finde Japan aber schon nicht schlecht. So, was ich als letztes gehört habe, war, dass die niedrigen Infektionszahlen in Japan, Taiwan und Südkorea mit einer Tuberkulose-Impfung zusammenhängen, die nur noch dort regional verwendet wird. Aber ob das dann jetzt dann auch so stimmt oder nicht, ja, stimmt. Jede Woche kommt neues. Ja, gut, das spielt schon eine Rolle. Ne? Hygiene ist ja schon nicht unwichtig. Das sagen sie ja im Prinzip überall. Ne? Das auf jeden Fall. Aber was ich halt dort Vorteil halt, ne? Aber was ich halt meine, ist, jede Woche wird ein neues Wundermittel oder Grund oder Ding rausgehauen und irgendwie die richtige Aufarbeitung sehe ich in den Medien nicht. Also, das ist ein bisschen wie an der Börse. Ne? Hinterher waren sie immer, wissen sie immer alle wieso, aber vorher hätten sie nicht geahnt, dass es deswegen wäre oder so. Ne? Genau. Also. Ja, klar, im Grunde kann man immer viel finden. Ja, die Ditfurt ist hier die nächste, die kein Geld mehr mit Vorträgen verdienen kann. Da hat es wohl ausgesorgt bis Mitte oder Ende des Jahres, aber das ist alles weggefallen und jetzt verdient sie nur noch als Abgeordnete im Frankfurter Parlament, glaube ich, im Frankfurter Stadtrat, dann Tausender oder sowas im Monat. Und damit kommt sie nicht aus, ja. Kann ich mir vorstellen. Aber sie wollte AfD-Leute anhusten. Das. Anhusten, ja. Ja, ja. Ganz schlau von der Dame. Ja. Ob die dann Kohle rausdrücken, ist ja fraglich, ne? Nee, einfach nur sowas. Boshaftigkeit ja. Halt. Ja, ne? Das hatte sie vor ihrem Battle-Tweet, Battle-Tweet. Also ja, richtig getroffen ist ja auch richtig. Dass sie irgendwie krank ist und gerne in die Bürgerschaft in Frankfurt gehen würde und mal in der AfD-Reihe, in den AfD-Reihen die Leute anniesen und anhusten. Die Frau verdient 1300 Euro Aufwandsentschädigung im Monat für ihre parlamentarische Tätigkeit in Frankfurt. Ja, warum man da zusätzlich betteln muss, erschließt sich mir nicht ganz. Ich denke, wir haben genug Leute, die von weniger Geld leben müssen. Ja. Warum jemand, der 1300 pauschal schon mal kriegt, dann noch die Hilfe seiner... Und sie hat ja gesagt, es seien schon... Also sie würde einige Tausende erwarten in einem späteren Tweet. Und den Monat wäre sie jetzt mit den Spenden schon mal durch. Das ist ja, Leben auch gesagt, dass dann Leute, irgendwie bis 100 Euro gespendet hätten oder so. Und viele ihrer Anhänger oder so. Ich glaube, so, das war jetzt nicht die Bezeichnung, aber ihre Fans, ihre Freunde, wie auch immer. Alle haben sich bemüht. Die haben alle noch Geld. Ja, und auch böse, böse Nazis haben mir wohl mehrfach 1 Cent Überweisungen geschickt. Und sie hat dann gemeint, ja, aber die Namen, die würde sie direkt an die Antifa weiterleiten und die würden dann vielleicht Besuch bekommen. Also, weiß nicht. Also bei anderen Leuten würde man sagen, das ist Hass, das zerstört die Demokratie und das muss aus dem Internet getilgt werden. Aber wenn Frau Dittfurt das macht, scheint das in Ordnung zu sein. Ja, ich meine, in Frankfurt sind die Mieten bestimmt auch nicht so niedrig und man hat sich eingerichtet und so und eine etwas größere Wohnung vielleicht schon, dann wird das schon eng schnell. Ich verstehe das ein bisschen, auch wenn 1300 natürlich ein Geld ist, mit dem man da nicht auskommen kann. Ne? Aber was man sich so für einen Lebensstil eben angewöhnt. Manche Leute fahren 2 Autos mit 4 Personen. Oh, nix. Ja, diesen Mal hier fand ich auch sehr merkwürdig. Das ist auch mal wieder sowas aus der Kategorie komische Standards von aktivistischen Leuten. Die Frau Diekmann hier ist ja mal bekannt geworden damit, dass sie rausgetwittert hat, Nazis raus, was tatsächlich niemanden gestört hat. Nur auf die Rückfrage, was wer denn die Nazis wären, hatte sie ja damals geantwortet mit allen Leuten, die nicht grün wählen, was jede Menge Leute gestört hat. Und daraus hatte man ja dann hinterher konstruiert, dass die arme Frau angegangen wäre, weil sie gesagt hat, Nazis raus und ja überall Nazis sind. Und hier, ich fand das einfach so lustig, dass sie sich jetzt hier vor den Vatikan stellt und irgendwie hier meint, so ja, vielen Menschen gibt der Glaube gerade, hilft der Glaube gerade, vor allen Dingen alte Menschen, wo wir ja gerade Solidarität predigen. Ja, liebe Frau Diekmann, also der Vatikan hatte einen Pakt mit Herrn Hitler, ne? Und erstens und zweitens, nachdem der ganze Krempel vorbei war, haben sie noch diversen Leuten, die schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, dabei geholfen, sich aus Europa zu verpieseln. Und ja, Nazis raus, wahrscheinlich, ja, ja, okay, was natürlich so sieht, fällt mir jetzt erst auf. Im Prinzip haben sie ja den Nazis geholfen, rauszugehen. Also wenn sie das ja, natürlich okay, damals das meinten mit Nazis Sinn. Raus, dass sie nach Argentinien sollen, um sich da verstecken zu können, dann erscheint das direkt unter einem ganz anderen, da habe ich nichts gesagt. Alter Schwede, ey. Ich finde es immer lustig, wenn Leute, die, ich würde ihr mal unterstellen, dass sie nicht gläubig ist, dass sie in Zeiten von Krisen oder wenn sie eben politisch opportun ist, versuchen, mit Religion zu argumentieren. Ich finde das immer ganz interessant. Oh, ich würde ja schon unterstellen, dass sie gläubig ist, weil solche Leute sind ja auch häufig so bescheuert. Also du hast ja auch bei den Grünen diese ganze Christenfraktion hier mit dem Kretschmann und mit der Göring-Eckardt und so. Ja, stimmt. Ja, hier in Spanien, da sollten Leute aus dem Altenheim, 28 ältere Corona-Patienten, die sollten in ein anderes Dorf gebracht werden. Und die Leute fanden das nicht so gut, die Dorfbewohner wohl. Dutzende Menschen hätten mit Steinwürfen verhindern wollen, dass die Infizierten und zum Teil Covid-erkrankten Rentner, die aus einer anderen Gemeinde stammten, in ein Heim der andalusischen Stadt verlegt und dort unter Quarantäne gesetzt werden. Aber so ähnliche Meldungen habe ich auch aus Indien gehört, dass Leute aus Einrichtungen geflohen sind und also dass sozusagen der zivilisatorische Prozess so ein bisschen angeknackst wird, dadurch, dass eben wir in einer Extremsituation sind mit der Corona-Epidemie. Und ja, so Lepra-Dörfer aufzumachen, ist auch wirklich keine gute Idee, finde ich. Ne? Und in Kenia wurde einer, der den Verdacht hatte, dass er Corona hat, wurde er gesteinigt. Also, ja. Naja, ich meine, aber für den Verlust der Zivilisation müssen wir ja nur bis in den Supermarkt gucken. Also, wo halt auch jetzt täglich Schlagzeilen über Schlägereien und Gekeife und weil die Leute kein Klopapier gekriegt haben. Oh Mann. Tja, Gott gibt es, Gott nimmt es. Dutzende Priester in ganz Italien am Coronavirus gestorben. Ja, also nicht nur Ovi et Orbi, sondern es machen ja auch mal welche was. Und die haben sich das offensichtlich nicht so nehmen lassen, den Kranken den letzten Segen zu erteilen. Und was haben sie natürlich sich angesteckt dabei? Und das ist allerdings auch natürlich nur ein Ausschnitt aus dem, was da sowieso an Menschen gestorben ist in Italien. Ne? Also da sind eben 50 Priester bei. Ne? Ich glaube jetzt 50, die Zahl 50 haben sie jetzt überschritten gehabt. Die Priester sind aber irgendwie auch alle schon ein bisschen älter und so. Wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich auch, weil die Herrschaften... Zum Großteil der Risikogruppe, ganz genau. Ne? Es ging ja sogar die Story rum von einem Priester, der angeblich das Beatmungsgerät zurückgewiesen hat, damit es jemand anderem zugutekommen kann. Das wurde auch gleich kolportiert und kurz darauf mussten die Medien zurückrudern, weil in dem Originalbericht stand nur, dass er das nicht vertragen hat und deswegen gesagt hat, lass das, hat keinen Sinn. Und man hat natürlich gleich wieder eine Story draus gemacht. Schwarz-Weiß-Szene aus dem Film aus den 30ern oder so. Ja, Don Camillo und Capone. So in der Art. Oh, guck mal. Genau. Also, Covid ist angeblich doppelt so tödlich für Männer wie für Frauen. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so Nebengründe hat und so weiter, dass Männer häufiger rauchen oder was auch immer, woran es dann liegt. Aber auf jeden Fall ist es so, dass Männer eben da... Also in Italien. Also. In Italien, okay. Ja, okay. Das bezieht sich hauptsächlich auf Italien. Ja, weil es nicht überall so gewesen ist. Ich meine auch, dass das überwiegend so war, ja. Ob das überall doppelt so viel ist, das ist natürlich eine andere Frage, ne? Nein. Ja, du kannst auch überlegen, halt, dass Männer oft halt die in Ländern wie Italien oder China wahrscheinlich noch oft die sind, die rausgehen, um das Geld zu verdienen und deswegen mehr Sozialkontakte draußen haben oder so. Und sowas könnte auch da reinspielen. Die Annahme ist jetzt auf jeden Fall, dass Männer möglicherweise ein bisschen grundsätzlich ein bisschen empfindlicher sind für Viren oder so und dass das mit dieser Männergrippe, dass das vielleicht den Grund hat, dass das eben bei Männern härter zuschlägt, Viren. Ne? Ist nur eine Vermutung. Müssen wir noch herausfinden. Der geballten Kraft der Wissenschaft. Ne? Und den Gender Studies. Ja, Afrika bereitet sich darauf vor, dass eben der Coronavirus halt einschlagen wird. Also der Artikel tut zwar am Schluss wieder nach mehr Globalismus rufen, was ich auch ein bisschen merkwürdig finde. Er geht darauf ein, dass zum Beispiel Liberia während der Ebola-Crisis 2014 bis 2017 ungefähr 13-18% ihres GDPs verloren haben, also Bruttosozialprodukt. Der Artikel geht auch darauf ein, dass eben der Tourismus komplett eingebrochen ist, was vom Gesamtkontinent so etwa 8,5% vom Bruttosozialprodukt ausmachen. Und dass viele afrikanische Staaten jetzt schon viele Maßnahmen ergriffen haben, ohne große Zahlen zu haben, weil eben dadurch, dass der Kontinent ein geschwächtes Gesundheitssystem hat, eben das nicht so schön wird. So, in den kommenden Monaten dort. Ja, aber uns werden ja Sachen im Moment zumindest zeitlich vor uns hergeschoben, was mit Operationen und so weiter ist. Es sind auch eine Menge Praxen zu, so wie ich das gekriegt habe. Ist auch vielleicht nicht unbedingt gesund. Irgendwann nee, ist es nicht. Dreht sich die Kurve vielleicht nochmal. Ja, die haben ja auch schon Angst, dass das Homeoffice tausende Tote verursachen kann, weil die Leute sich noch weniger bewegen und Herzkranzgeschichten. Genau. Sich gegenseitig aufregen und dann umbringen, auch möglich. Die Kinder aber umbringen. Das mit dem Afrika, das habe ich ja, wenn wir uns erinnern, schon ganz am Anfang der Geschichte gefragt, warum da so wenig Nachrichten kommen und wie da die Vorbereitung ist, weil mit den Möglichkeiten, die Afrika hat, von der Krankenhaus- und ähnlicher Seite her, weiß ich nicht, ob das da in den Griff zu kriegen wäre. Zumal ich mir nicht vorstellen kann, dass sowas wie eine Ausgangssperre da funktioniert. Ja, einerseits die begrenzten Testkapazitäten, hatte der Ebel ja schon erwähnt. Aber dennoch finde ich es sehr seltsam, weil Afrika oder Teile von Afrika ja quasi nie die Grenze nach China geschlossen haben, bis China von seiner Seite die Grenze geschlossen hat. Und zwischen Afrika und China bewegen sich Millionen von Chinesen hauptsächlich hin und her. Haben sich auch Millionen hin und her bewegt. Viel mehr als in allen anderen Teilen der Welt. Also vielleicht ist die Situation in Afrika noch viel, viel, viel schlimmer. Nur es wird überhaupt einfach totgetreten, jegliche Berichterstattung darüber. Das könnte auch sein. Das würde mich wundern, schon ein bisschen. Irgendwelche Zahlen gibt es auch sicher aus afrikanischen Staaten auch. zum Beispiel. Ja, gibt es, aber die sind halt aktuell, also Testkapazitäten waren halt nicht so hoch. Also, da war zum Beispiel der Gesundheitsminister von Ruanda, der musste zurücktreten, weil er im Fernsehen gesagt hat, dass sie tausende von Tests hatten und dann kam raus, dass er halt 95 Tests hat, wo halt Ruanda halt 10 Millionen Einwohner hat und dann 95 Tests, ist halt, naja, also, ja. Ja, hier der LKW-Fahrer, der Freund von der Biene oder Mann, um den das hier geht in dem Thread, der braucht sowas nicht. Aber der hätte ganz gerne vielleicht mal ab und zu saubere Toiletten oder so. Und das gibt es aber alles nicht mehr auf deutschen Autobahnen. So berichtet sie von seinen Berichten. Kein Rasthof, er braucht im Prinzip auf keinen Rasthof mehr anhalten, heißt es von ihr. Denn es gibt niemanden mehr, der sich um die Sauberkeit der Toiletten schert. Sämtliche auch bisher kostenpflichtige Toiletten sind frei zugänglich und sind eigentlich aber nicht mehr nutzbar. Ne? Wer ein bisschen Fantasie hat, kann sich vorstellen, wie schnell Toiletten verschmutzen, wenn sie niemand reinigt. Was bleibt ihm? Wild pinkeln und dann möglicherweise eine Strafe kassieren, bezahlen müssen. Und so berichtet sie hier munter vor sich hin, dass sie nicht duschen können, dass sie nicht pissen können, dass sie keine Schlafplätze finden, so wird noch, aber da ist dann auch nichts und so. Ja, ist schon scheiße, ne? Also irgendwann stellt sich die Frage, warum die nicht auch krank machen sollten oder so. Erschütternde Erfahrung. Ja, aber verstehe ich auch nicht ganz. Da müsste doch umso mehr heutzutage sowas wie ein Seuchenschutzgesetz. Ja, weil Hygiene ja eigentlich wichtig ist. Ne? Genau. Ja, gerade wenn wir diese Lieferketten aufrechterhalten wollen, ist das doch ein integraler Bestandteil. Dass da ja, und auf der anderen Seite wollen Leute für ihre blödes Forum Rassismus wollen die Steuergeld haben. Stellt gefälligst irgendwie Leute ein, die rumfahren und die Raststätten sauber machen, damit die Leute, die eh schon einen Großteil der Last tragen, irgendwie geschützt sind. Das genau, hier Raststätten sauber machen gegen Rassismus. Ja, genau. Das wäre mal die Pomo-Bubble im Busse verfrachten und auf Raststätten aussetzen. Ja. Mob auf den Kopf setzen, dann los. Ja, können Sie auch Geschlechterstudien betreiben, da auf den getrennten Toiletten. Genau. Und sich über die mangelnden Non-Binär-Toiletten aufregen. Nee, ich glaube, die sollen besser keine Studien da betreiben, die sollen einfach nur putzen da. Oh, Homo Duplex, gute Seite, habe ich gehört. Ja. Eine aufgepeitschte See hat es ein Artikel, der mir sehr gut gefallen hat. Generell ist der Homo Duplex halt für seine unaufgeregte, kluge Art und Weise bekannt. Also ich habe kaum einen Artikel, an dem ich mich störe. Und ich würde hier kurz ein längeres Zitat vorlesen. Millionen hungrige Mäuler müssen gefüttert werden. Und wenn Produktion oder Transportketten zusammenbrechen, wären brutale Verteilungskämpfe unausweichlich. Sie wären aber bei weitem nicht der einzige Konfliktherd, denn die Gesellschaft ist ohnehin von endlichen Konfliktlinien durchzogen, ideologisch, politisch, ethnisch, religiös und anderen. Alle möglichen Dämonen würden entfesselt. Panik, Zorn, Hass, Rache, Sadismus, Machtstreben, Opportunismen der Regellosigkeit, Tribalismus und wer weiß noch alles. Viele der Wohlstand weg, viele auch das primär befriedende und zivilisierende Element weg. Und wenn dadurch auch der Staat die Kontrolle verlöre, wäre die Gewalt entfesselt, die wir keineswegs aus der Welt geschafft, sondern nur im Gewaltmonopol gebunden, gebündelt und eingelagert haben. Fielen nur die demokratischen Kontrollen dieser eingelagerten Gewalt weg, könnte sie auch ungebündelt ihre Zerstörungskraft entfalten. Nichts führt einem, das in einem modernen Gesellschaften ruhende Gewaltpotenzial so drastisch vor Augen wie Deutschland in den Jahren 1933 bis 1945 und das gespenstische Verschwinden der Gewalt danach. Die Analyse, sagt er selber, trifft jetzt für westliche Staaten ein Stück weit nicht ganz so arg zu, wie jetzt selber hier in Deutschland, aber dass eben in schwächeren Staaten wir halt vor großen Aufgaben und Bewegungen stehen werden. Also, ja, da habt ihr es. Aber es ist ein guter Artikel, der auch mit einer positiven Note endet. Also, ja. Nun, gerade schwächere Länder, ich sage jetzt mal wirtschaftlich schwächere Länder, profitieren ja gerade von diesen langen Lieferketten, die auf Kosten optimiert sind. Ja, wenn sich da makroökonomisch was ändert mit den Handelsströmen, dann werden die dann auch überproportional darunter leiden. Das ist so. Habe ich nur den mitgebracht oder hat er noch jemand mitgebracht? Ich war mir fast sicher, dass das Was ja nicht du? Wir hatten allein. ja letzte Woche darüber geredet und das ist jetzt hier nochmal Rechtfertigung von Frau Attermann oder wie? Ach so. Nee, Entschuldigung. wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, ich habe den gelesen, ist das doch eher Kritik an Frau Attermann. Aber ich habe den, glaube ich, habe ich den eingereicht? Nee, das war Mammon, glaube ich. Ich, ja, ich habe gedacht, das wäre dasselbe, ehrlich gesagt. Das wäre noch nicht so lange her. Ja, war nicht so wichtig. Okay, es scheint ein Gespräch mit ihr zu sein. Okay. Das ist ja auch schon wieder falsch. Sowas sollte man einfach knallhart als das darstellen, dass es ist, nämlich Hetze. Wenn man bei Rechtsextremen von Hetze spricht, kann man auch bei Frau Ackermann und ihren und der auch bei dem der Aussage vom Küpeli von Hetze sprechen. Ja, dazu wäre die Queen aus der Jünger halt. Guck mal. Eine Hauspredigerin. Ja, Was ich einen interessanten Punkt an dem Artikel fand, ist, dass im letzten Satz wird erklärt, dass der Seehofer nicht beim Integrationsgipfel war und dass er gesagt hat, dass er nicht dahin geht, weil da die Attermann ist und die ihn als Kartoffel bezeichnet hat. ja, Mit doch. so Leuten möchte er nichts zu tun haben. Schon zu lange erst Der gelesen. wird mir echt immer Sorry. sympathischer. Ich find das schon interessant. Also, wenn der Herr Seehofer einfach wüsste, dass das ja gar nicht rassistisch gemeint ist und auch nicht irgendwie herabwertend, sondern einfach nur ein Wort, wie es halt die BIPOCs in Deutschland benutzen. Naja. Empowerment, ja. Die gründen direkt einen WordPress-Blog mit Steuergeld, um sich darüber auszutauschen, wie Der gemein Kartoffelblock. das ist. Das könnten wir doch eigentlich mal machen. Eine Plattform, wo sich Bio-Deutsche darüber austauschen können. Hashtag, ich bin keine Kartoffel, oder wie? Ja, Zentralrat der länger hier Lebenden. Es ist okay, keine Kart eine Kartoffel zu sein. Allmann muss aber auch noch mit rein, das Wort. Finde ich. Nee, das ist ja Allmann. Das ist Das kann man Allmann. auch weg, da ist nicht Ah. Allmann. Auf Deutsch heißt das Mandeln, oder? Sehr gesund, esst eure Mandeln. Ich bin keine Mandel. Corporate Socialism, the government is bailing out investors and managers, not you. Ist ein interessanter kleiner Artikel von Nassim Nicholas Taleb. Der Mann, der weiß auch nicht alles und manchmal kommt er mir ein bisschen arrogant rüber, aber seine Bücherei Inserto sollte man dennoch kennen, weil er das Thema schwarze Schwäne ganz gut bearbeitet hat, also große unvorhergesehene Ereignisse. In dem Artikel geht er eben auch darauf ein, dass das Coronavirus eben kein schwarzer Schwan, sondern ein weißer Schwan ist, weil das abzusehen ist. Und es gibt dann immer eine große Debatte, was denn ein tatsächlich waschechter schwarzer Schwan ist und was nicht. Weil im Nachhinein ist es auch immer sehr einfach zu sagen, ah, das hätte man absehen können. Aber er geht hier in dem Artikel darauf ein, dass wir ja jetzt Eingriffe von Zentralbanken und Regierungen haben, verschiedene Firmen halt rauszukaufen aus dem Schaden, der den ökonomischen Shutdown angerichtet hat und anrichten wird. Und er weist halt darauf hin, dass da vieles nicht ordentlich abläuft und dass es halt Corporate Socialism ist. Und es ist wichtig, dass der Staat da eine Rolle einnimmt und eingreift, dass aber halt auch viele Fehler gemacht werden, weil, wie gesagt, wir haben Billionen, die halt fließen. Also 2008 ist die Milliarde in den Volksmund eingetreten, 2020 die Billionen und es sind halt 1000 Milliarden und es sind halt Summen, die sind halt schon ziemlich heftig. Und dass die dann halt nicht unbedingt, wenn sie in Rekordzeit durchgepeitscht werden mit ganz schnell gemachten Gesetzen, dass da halt auch viel Geld irgendwo ankommt, wo es nicht unbedingt hin soll, ist halt auch klar. Und darüber sollte man sich einen Kopf machen. Und das wird uns auch noch in den zukünftigen Jahren beschäftigen. Weil, wie gesagt, die Maßnahmen sind halt richtig extrem. Also. Ja. Da habt ihr's. Und noch ein Nachtrag zum letzten Artikel. Unser User hier, Rainer Tentacle, der hat natürlich recht. Es ging nicht darum, dass der SEO von der Kartoffel genannt wurde, sondern sie hat ihn mit einem Blut- und Bodenspruch in die Nähe von Rassismus gerückt. Und das hat er sich nicht gefallen lassen. Da war ich ungenau, das ist zeitlang her gewesen, dass ich den Artikel gelesen habe. Ja, umso besser. Also umso nachvollziehbarer auch. Ja, natürlich. RIP Globalism, Dad of Coronavirus von Curtis Jarvin, der auch unter Mensch's Moldbug bekannt ist, der für den wahrscheinlich sogar auch der Liberalismus eine linke Psyop ist, um die Menschheit vor die Hunde zu fahren. Also er ist ein scharfer Kritiker am Liberalismus. Ich mag ihn aber, weil er hat zum Teil gute Kritiken, die er äußert, zum Teil auch wirre Kritiken, aber es ist zumindest mal einer von den Kritikern vom Liberalismus, den ich ernster nehmen kann. Und der hat hier eben relativ früh im Februar darauf hingewiesen, dass eben das Coronavirus ein Ende vom Globalismus einleiten könnte und hat eben dazu in seiner Art und Weise, wie er immer schreibt, einen Artikel geschrieben. Und den wollte ich euch nicht vorenthalten. Und wie gesagt, Curtis Jarvin bitte mit Vorsicht genießen. Der ist, ja, also ist halt Curtis. Ist das der aus Star Wars? Ja. und hier haben wir Zero Hedge. Das ist auch eine Quelle, die man mit Vorsicht genießen sollte. Generell findet man überall Artikel. Moment mal, eine Quelle, die man mit Vorsicht genießen sollte. Autor Tyler Durden. Ja, vielen Dank. Ja, die haben ja, weil sie über das Biowaffenlabor, was in Wuhan vorhanden war, weil sie darüber Bericht erstattet haben, sind ja von Twitter verbannt worden, also Zero Hedge. Die haben zwar manchmal, ich weiß nicht, also wie soll man sagen, die sind zwar früh dran oftmals mit ihren Artikeln und schreiben auch gute Artikel, aber es gibt einen Grund, warum die halt auch ein bisschen einen Ruf haben. Und Tyler Durden, kennt ihr ja sicher alle, ist jetzt auch nicht der vertrauenswürdigste. Und hier haben wir halt einen Artikel, den ich ganz interessant fand, weil er eben auch nicht so viel rausschreibt, sondern halt mal nur ein paar Stichpunkte aufgreift, was sich denn alles ändern könnte durch das Coronavirus. Also wie das neue Normale aussieht, dass wir Social Media Zensur bekommen, die halt noch stärker werden wird, dass Reisen eventuell nicht mehr dasselbe sein wird, dass wir Grenzkontrollen bekommen, dass eventuelle Zwangsimpfungen kommen werden, dass das Remote Learning and Working, also Homeoffice und dass auch die Schüler zu Hause bleiben, dass das möglich ist, dass das so beibehalten wird oder halt man nicht unbedingt zu so einem starken Normal. Moment mal. Wenn du die Kinder alle zu Hause lässt und den Vater und die Mutter, das gibt Mord und fucking Totschlag. Ja. Das geht nicht. Schule eventuell nicht, aber Homeoffice. Also der Artikel, selbst, der spekuliert auch. Selbst nur. Das halte ich schon für gefährlich. Und 5G ist inevitable, also dass wir neue Funktechnologie bekommen, dass die Leute lernen, dass die Gesellschaft nur ein paar wenige Jobs braucht, um wirklich in ihren Grundfunktionen zu funktionieren, dass eventuell bestimmte Industrien verstaatlicht werden, universelles Grundeinkommen und dass eventuell Zwangstraining in medizinischen Sachen kommen wird. Also wie gesagt, der Artikel, der ist spekulativ, es ist eine Quelle, die mit Vorsicht zu genießen ist. Und er fürchtet sich auch davor, dass eventuell Bargeld abgeschafft wird. Aber es gibt zurzeit viele Artikel, die eben versuchen, das historische Ereignis, was gerade die Welt durchlebt, sozusagen einzuordnen. Und mir hat er ganz gefallen, weil er eben ja ein paar viele Punkte aufgegriffen hat, die sonst nicht aufgegriffen werden. Ja gut, dann kommt es ja nicht so angsteinflößend, aber die AfD freut sich, habe ich gehört. Ne? In Norden-Meuthen hätte er ein Interview gegeben nach dem Motto, die Nationalstaaten müssen es richten oder so. Ja. Ja, werden sie auch müssen, weil die EU wird es nicht funktionieren in dem Zusammenhang. Was ich interessant finde, du hast gerade Zwangsimpfungen erwähnt. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass in Deutschland es nicht erlaubt ist, gegen seinen Willen behandelt zu werden. Mhm. Diese Woche gab es die ersten Pläne der Bundesregierung, dieses Gebot aus dem Gesetz ersatzlos zu streichen. Das heißt, Zwangsbehandlungen in so einer Situation wie jetzt zu ermöglichen. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und hier haben wir einen Gastbeitrag von Marco Buschmann von der FDP. Deswegen, ich war nämlich schon total verwundert, als ich den Artikel gelesen habe. Tatsächlich ein intellektuell ansprechender Artikel im Spiegel. Wo ich dachte, ja, was passiert denn jetzt? So werden langsam alle verrückt, aber dann war der böse Mann gleich ausgemacht. Das war ein FDPler mit einem Gastbeitrag. Der hat ganz gut aufgezählt, also er hat verschiedene Soziologen und Nachforschungen halt zitiert, dass die Situation jetzt gerade, dass eben der Shutdown, wenn der lang genug anhält, dass er so viel Druck auf die Gesellschaft aufbaut, dass wir eben historische Ereignisse produzieren können, weil eben Revolution immer dann stattgefunden hat, wenn die Mittelschicht, wenn es einer Mittelschicht relativ gut ging und dieser Wohlstand plötzlich eingebrochen ist und nicht unbedingt, wenn es vielen Menschen schlecht ging. Und in genau so einer Situation stehen wir jetzt und historisch war es halt immer so, also wenn die Mittelschicht eingebrochen ist, dass dann revolutionäre Ideen halt viel Anklang fanden. Und er warnt davor, dass dass wir halt in interessanten Zeiten leben. Also, und wie gesagt, für den Spiegel ein sehr guter Artikel. Also da bin ich sonst weniger gewohnt vom Spiegel. Ja, und ich habe ja den Ebel heute darüber reden hören. Die waren auch noch was. Wie das war mit der Opposition und den Corona-Geschichten und so, dass da nicht viel gekommen ist. Deswegen dachte ich, wir hören uns mal den Lindner an. Ich habe es aber auch noch nicht gehört. Vielleicht ist es auch langweilig. Aber wenn ihr wollt, dann würde ich den mal abfahren. Haust du rein? Klar. Oh, gut. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. 3 Wochen liegt die Regierungserklärung zur Corona-Krise zurück. Seitdem hat sich die Lage dynamisch entwickelt. Experten haben mehr als einmal ihre Einschätzungen korrigiert. Wir sehen es hier im Plenum, dass sich die Lage dramatisch verändert hat. Wir entnehmen es der Tatsache, dass die Regierungschefin selbst sich in häuslicher Quarantäne befindet. Wenn Gesundheit und Freiheit gleichermaßen gefährdet sind, dann lernt man neu ihren Wert kennen. Unsere guten Wünsche gelten jetzt Frau Merkel, den Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses, die infiziert sind oder in Quarantäne sich befinden müssen, und vor allen Dingen allen Menschen im Land, die betroffen sind. Unser Dank gilt all denen, die jetzt in diesen Tagen mehr tun als nur ihre Pflicht. In Krankenhäusern, aber auch bei der Polizei, bis an die Supermarktkasse. Jetzt erfahren die Menschen den Respekt und die Aufmerksamkeit, die ihnen auch in gewöhnlichen Zeiten hätten zuteil werden sollen. Das öffentliche und das wirtschaftliche Leben sind runtergefahren. Um die Ausbreitung von Corona einzudämmen und zu bremsen. Manche haben Zweifel. Beim jetzigen Wissensstand wären aber die Alternativen riskant. Es geht um Menschen. Wer denkt bei den Bildern aus Italien nicht an die eigene Familie? Ich denke nicht an statistische Größen, sondern an meine Omas. Und deshalb sind die aktuellen Freiheitseinschränkungen verhältnismäßig. Der aktuelle Zustand widerspricht aber der menschlichen Natur. Er passt nicht zu den Werten einer offenen Gesellschaft. Er ist eine Gefahr für den sozialen Frieden, wenn schon in der allernächsten Zeit die Akzeptanz der Menschen sinken könnte. Er ist eine Gefahr für unser wirtschaftliches Leben, weil irgendwann der ökonomische Schaden irreparabel sein könnte. Mit dem heutigen Tag muss es deshalb darum gehen, diesen Zustand Schritt für Schritt, aber so schnell wie möglich zu überwinden. Von der Ertüchtigung des Gesundheitswesens über die Bereitstellung von flächendeckenden Tests auf Corona muss nun die Regierung, müssen die Behörden in Ländern und Kommunen alles unternehmen, damit die Menschen schnellstmöglich in die Freiheit zurückkehren können. Heute berät und beschließt der Deutsche Bundestag über ein Paket zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen. Regierung und Opposition tragen in diesen Zeiten eine gemeinsame staatspolitische Verantwortung. Diejenigen, die im Deutschen Bundestag die Oppositionsrolle wahrnehmen, tragen in den Ländern und auf der örtlichen Ebene auch exekutive Verantwortung. Und deshalb haben wir intensiv beraten, und ich will der Bundesregierung und den die Regierung tragenden Fraktionen ausdrücklich für das konstruktive Klima danken, in dem wir miteinander über das, was heute zu entscheiden ist, gesprochen haben. Aspekte haben wir beitragen können, Aspekte, die uns wichtig sind, haben Eingang in die Beschlussvorlagen gefunden, beispielsweise, dass die Schwelle zur Stabilisierung von Unternehmen nicht bei 2.000 Beschäftigten, sondern bei 250 liegt. Dass Grundrechtseingriffe wie etwa das Auslesen von Mobilfunkdaten nicht hoppla hopp in dieser Krise beschlossen wird, sondern Zeitpunkt noch einmal besprochen werden kann. Dass die Befugnisse des Infektionsschutzgesetzes, die dem Bund neu zuwachsen, zeitlich befristet sind, sodass auch in ruhigeren Zeiten diese Fragen neu aufgeworfen werden können. Manches dennoch missfällt uns. Das neue Leistungsverweigerungsrecht und die Veränderungen im Mietrecht verlagern einseitig Belastungen. Hier hätten wir uns Alternativen wie ein Sonderwohngeld gewünscht. Wir hätten auch an anderen Stellen das Paket der Großen Koalition modifiziert. Aber darum geht es jetzt nicht. Bei allen Unterschieden in der Einschätzung und zusätzlichen wünschenswerten Maßnahmen geht es jetzt darum nicht. Wir sind gemeinsam als Fraktionen doch durch ein Ziel verbunden, nämlich Schaden vom deutschen Volk und der Bevölkerung abzuwenden. Und deshalb werden wir trotz aller Bedenken im Detail den Beschlussvorlagen der Regierung heute zustimmen. Jetzt ist die Stunde des Staats. Wir brauchen ihn bei allem, was über die Fähigkeit, individuell Verantwortung zu übernehmen, hinausgeht. In genau einer Situation befinden wir uns jetzt, wo wir die staatlichen Möglichkeiten, alles, was er fiskalisch in die Waagschale werfen kann, nutzen müssen. Aber auch seine Möglichkeiten sind begrenzt. Wir nutzen jetzt das, was wir an Fähigkeiten haben. Aber auf Dauer wird auch der starke deutsche Staat nicht in der Lage sein, eine Volkswirtschaft zu stabilisieren, die nicht ins Leben zurückfindet. Irgendwann wird auch jemand dafür zahlen müssen, was wir jetzt an Schutzschirmen aufspannen. Und deshalb werden wir in der Zeit nach der Krise auch über die weitere Finanzplanung und die Vorhaben der Regierung neu sprechen müssen. Ich erwarte eine Repriorisierung vieler Vorhaben, denn es wird darum gehen, dass wir die langfristigen wirtschaftlichen Folgen dieser aktuellen Krise nicht zulasten von Bürgerinnen und Bürgern und nächster Generationen einseitig verteilen. Wir werden auch noch sprechen müssen, ob die jetzt beschlossenen Maßnahmen wirklich treffsicher sind. Wir sorgen uns um den kleinen Mittelstand, um die Betriebe zwischen 10 und 250 Beschäftigten, die in den vergangenen Jahren viel von dem abgegeben haben, was sie erwirtschaftet haben. Es war, Kollege Brinkhaus, nicht der Staat, der gut gewirtschaftet hat. Es waren die Menschen, es war der Mittelstand, die gut gewirtschaftet haben. Und deshalb sind uns Möglichkeiten zugewachsen. Und genau diejenigen in der Mitte der Gesellschaft, die so viel von ihrer Leistung abgegeben haben in den vergangenen Jahren und damit solidarisch waren, die dürfen jetzt erwarten, dass die staatliche Gemeinschaft auch mit ihnen in diesen Krisenzeiten solidarisch ist. Deshalb hätten wir uns gewünscht, dass die Schwelle nicht bei 250, sondern bei 50 Beschäftigten liegt. Und ich rege an, bei den nächsten Gelegenheiten, in denen wir über die Modifikation der Sicherheitsnetze sprechen, diese Frage noch einmal miteinander aufrufen. Das ist die Schwelle, ab der es Staatshilfen gibt. Ja, ab der es Staatshilfen gibt, ja, was mit dem Kollegen, dem Solo-Selbstständigen? Die sind da so mit Arm dran. Ja, aber der kann sich halt zumindest nicht an dem Topf hier bedienen. Achso, wenn es verschiedene Töpfe, das kann natürlich sein. Da gehe ich von aus, weil es gab auch schon irgendwie Videos von Leuten, die sich auf so Listen eingeschrieben haben. Dementsprechend, ja, das habe ich auch gehört. Scheint das regional, also ich glaube, das wird einfach aufgeteilt. Die großen Firmen werden über Bundespolitik und die kleineren vielleicht über Landes- oder Gemeindepolitik bezuschusst. Ich weiß es nicht. Die Bundesregierung entschieden, mit eigenen Mitteln bei Unternehmen auch bis 50 Beschäftigte eine Soforthilfe von bis zu 25.000 Euro zu zahlen. Das ist eine Praxis, die für Deutschland insgesamt vorbildlich ist, eine Entscheidung, die auch die Bundesregierung hätte treffen können. Und wir werden über das Tempo der Hilfen sprechen müssen. Wir haben nichts einzuwenden gegen die Programme, die über die KfW aufgelegt werden. Aber wir sehen mit Sorge die administrative Überlastung bei privaten Geschäftsbanken und in den öffentlich-rechtlichen Strukturen. Deshalb ist es aus unserer Sicht empfehlenswert, dass wir die Möglichkeiten auch unserer Finanzbehörden nutzen. In guten Zeiten mag sich mancher ärgern über die Leistungsfähigkeit unserer Finanzbehörden. In diesen Zeiten könnten wir sie gut nutzen, um unbürokratisch und schnell über das Steuerrecht Liquiditätshilfen zu gewähren. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden nach der Krise uns mit internationalen Fragen der Zusammenarbeit in Europa und darüber hinaus beschäftigen müssen. Eine Debatte über neuen Protektionismus und Abschottung, die ist ja nahezu unvermeidlich. Aber eigentlich ist doch die Schlussfolgerung aus der Corona-Krise eine andere. Dass nicht Abschottung hilft, dass nicht die Aufgabe der internationalen Arbeitsteilung sinnvoll ist, sondern im Gegenteil. Die eigentliche Lehre ist doch, dass man eine Menschheitsaufgabe, eine Menschheitsherausforderung wie eine Pandemie nicht im nationalstaatlichen Kontext bewältigen kann, sondern dass Corona eigentlich der Anlass ist, ganz neu über internationale Kooperation, das Lernen voneinander und Multilateralismus zu sprechen. Ja, nee. Ja, nee. Also im Grunde, nach der Krise ist das, was wir vor der Krise gemacht haben, wieder Tagesordnung. Genau, das möchte er. Anstatt dass man darüber nachdenkt, wie man das Ganze mal wieder dezentraler aufstellt und die Fertigung von wichtigen Waren vielleicht auch wieder nach Europa oder nach Amerika oder wo auch immer aus China zurückholt. Es gibt auch in Osteuropa genug Gegenden, wo man günstig produzieren kann. Also so billig ist China nur auch nicht mehr. Und wie gesagt, von der Kritik her, ich weiß halt nicht, Billionen, die ausgegeben werden. Wir haben 1,1 bis 1,8 Billionen, die der Staat in die Hand genommen hat, je nach Szenario, was eintritt. Und ich mich halt frage, das ist irgendwie voll viel Geld. Und das, was der Linde jetzt gesagt hat, ja, ein bisschen rhetorische Points und so, aber das Geld einfach, das sind 1.100 Milliarden Euro bis 1.800 Milliarden Euro. In der Finanzkrise 08 hatten wir 700 Milliarden in der Hand. Ich meine, die einfach mal einen großen Prozentsatz vom GDP, also vom Bruttosozialprodukt, einfach mal rausgeblasen. Also mich stört da dann auch die Darstellung, dass sie behaupten, so nach dem Motto, sie würden das für den Bürger locker machen oder für die Firmen. In Wirklichkeit kommt das von denen. Nein, es kommt aus der Schuldenaufnahme. Daher kommt gut, das Geld. Aber es wird ja dann wieder von denen kommen. Die müssen es dann bezahlen. Also ja, der Staat hat ja nur die eine Einnahmequelle im Prinzip. Seine Bürger eben, ne? Ja, aber andere Staaten denken ja jetzt schon drüber nach, zu verstaatlichen teilweise. Also wir ja auch. Ja. Gerade bei der Lufthansa und solchen Sachen. Die Bahn sonst mal zurücknehmen. Ne? Bitte? Die Bahn sonst mal zurücknehmen, sag ich. Die ist doch noch staatlich. Das ist schon halbwegs, ne? Die ist nur sozusagen so aufgestellt, dass sie direkt verkauft werden könnte, ist aber noch staatlich. Also. Nichts in privater Hand von Bahnaktien? Ja, eigentlich klar. Also. Wenn man jetzt einen Plan hätte, eine Fake-Zentralbank zu eine Fake-Bank zu gründen und Zugänge zur Zentralbank zu kriegen, um von dem Geldregen was abzukriegen und sich dann nach Malta abzusetzen, dann. Das ist fast der Plot von Miete pro Kopf. Ach ja, stimmt. Echt? Boah. Ja. Ja, in der Krise müssen unsere Politiker ja beschlussfähig bleiben, heißt es. Und deswegen soll eine neue Regelung her, die Handlungsfähigkeit des Parlaments sicherstellen. Künftig braucht es weniger Parlamentarier, damit der Bundestag beschlussfähig ist. Also nichts mit Hammelsprung mehr oder so. Um auch in der Corona-Krise handeln zu können, wird der Bundestag künftig schon beschlussfähig sein, wenn lediglich mehr als ein Viertel der Abgeordneten anwesend sind. Dass er das Parlament mit nur 3 Enthaltungen aus den Reihen der AfD-Fraktion geschlossen. Ja. Heißt das, hat das ein Ablaufdatum, das Gesetz? Sieht nicht so aus, ne? Bislang lag die Grenze für die Beschlussfähigkeit bei mehr als der Hälfte. 355, künftig sind nur noch 178 Parlamentarier erforderlich. Die Regelung ist bis zum 30. September des Jahres befristet. Ja, okay. Okay, ja, das finde ich aber auch wichtig. Ja, das ist immer schön, wenn das bei anderen Gesetzen auch mal ab und zu so wäre, dass man sagt so, ne, in 5 Jahren, wenn wir es nicht gebraucht haben, dann schaffen wir es wieder ab. Oder so. Aber nein. Okay. Now I am interested. Jetzt musst du der Price aufwachen. Nee, ich müsste aufwachen. Das ist ja von mir. Genau, das ist nicht von mir. Das kommt noch. Ah, das ist Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012. Und da hat man durchgespielt, was dann mit SARS in Deutschland passieren würde, bei einem Szenario, wie es wir jetzt in Real Life erleben. Und ich empfehle, wem das. Wer einfach wissen will, was so passieren könnte in den nächsten Monaten, sollte sich das einfach in Ruhe durchlesen. Es sind 80 Seiten. Ich, keine Ahnung, könnte man fast einen Sonderstream mal dazu machen, aber an sich, es ist halt ein Planspiel, was ja ein paar Ergebnisse hat, die nicht so schön sind. Also, ja. Ich empfehle es, sich das zu Genüge zu führen. Wer mehr über Viren und Pandemien lebt. Allein wenn ich dafür lese, dass sie davon ausgehen, dass der Impfstoff 3 Jahre braucht. Lustig, wie kommt das Planspiel auf 3 Jahre? Aber man erzählt uns die ganze Zeit, das müsste eigentlich nächstes Jahr soweit sein. Also ich habe das so verstanden, dass Viren sich verändern andauernd, dass man nicht so gut gegen impfen kann in Wirklichkeit. Wir haben beim Coronavirus bereits 2.500 Mutationen, was Impfstofferforschung etwas komplizierter macht. So. Ja. Du weißt es aber auch nicht. Kann sein, dass es schnell geht, kann sein, dass es länger dauert. Also, das wirklich abzuschätzen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also. Ja, hier geht es aber um verschiedene Krisen offensichtlich. Hier ist aber mit Hochwasser. Ja, ich hatte mich gefragt, wie denn wohl die Regierungen in der Vergangenheit bei drohenden Krisen oder Nachkrisen reagiert haben. Und ob das immer zielführend war oder berechtigt war oder ob das übertrieben panisch war. Ich habe das allerdings noch nicht recherchiert oder so. So spontan. Urlaub zu erlauben. So. Mir fällt dabei die Internierung der Japaner in Amerika ein, zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs. Das finde ich überreagiert. Ja, ich habe zum Beispiel auch an das gedacht, was nach 9-11 war. Das fand ich auch ein bisschen überreagiert. Mir fällt dazu ein, dass die Federal Reserve. Die Federal Reserve hat, nachdem sie 1,7 Billionen angekündigt hat, was sie an Geldmenge ausweitet, haben sie gesagt, dass sie jetzt Quantitative Easing Unlimited machen, also whatever it takes, wo ich mir auch dachte, also habt ihr da gerade Panik, weil eine Zentralbank ankündigt, wir drucken jetzt einfach so viel, wie wie wir halt wollen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich das gut, sondern einfach so, ja, wir machen 1,7 Billionen und das hat so viel wir brauchen, ne? Das reicht trotzdem nicht, ne? Weißt du, der Markt bricht weiter ja, ein und so. Dann hau raus. Also, dann fahren ja, wir das eben, was du sagst, das muss ich jetzt mal in einen Kontext stellen. Weil es stimmt an sich, sie könnten theoretisch so viel drucken, wie sie wollten. Allerdings machen sie ja nur 750 Milliarden pro Woche im Moment. Aber, ja. aber sie haben halt kein Enddatum für diese Maßnahme angekündigt, also das quasi unbegrenzt. Das stimmt schon. Aber pro Woche 750 Milliarden nur. Bald fahren wir wieder mit der Schubkarre zum Supermarkt, um Brot zu kaufen. Und aber vielleicht ist ja die Maßnahme so auch nötig. Weißt du, ich bin ja eben, ich lese gerne mal Bücher, ich versuche informiert zu sein, denke nach und so. Vielleicht bin ich ja mit meiner Einschätzung auch verkehrt. Also, weiß nicht, weißt du. Weil ich habe das so das Gefühl. Ich habe gehört, ich habe so jetzt das Gefühl, dass. Sorry. Nee, ich habe halt das Gefühl, dass bei der aktuellen Krise jeder, der sagt, er weiß genau, wie es weitergeht, dass er keine Ahnung hat. Weil ich habe auch nur drei Fragezeichen über den Kopf, wirtschaftlich genauso wie von dem Virus selber. Also, Justus Bob, ja gut, so ein paar Sachen kann man schon sagen. Beispielsweise hat die Fed ja einen sehr rapiden Zinsschritt nach unten gemacht, einen kompletten Prozentpunkt. Und wenn sie das in zwei 0,5er-Schritte gesplittet hätten, über eine Woche oder zwei, wäre es besser gewesen. Aber ne, die haben das Pulver halt zu schnell verschossen. Das willst du aber auch nicht wirklich wissen, was den Virus betrifft, sagen wir. Das Virus, Entschuldigung. Die Virus. Die Viren. Ich habe auch gehört, du hast jetzt endlich angefangen, Snow Crash zu lesen. Ja, das stimmt. Aber ich bin noch nicht so weit gekommen, weil die Woche ist sehr viel. Ja, meine Tochter und Arbeit und tralala. Aber ich bin dabei. Nächste Woche habe ich es fertig. Wir freuen uns alle schon auf die Rezension. Ja. Ja, das hier ist alles Hochwasser, Hochwasser, Hochwasser irgendwie. Nee, psychologisch. Das ist jetzt der Virus, das Virus. Das fange ich auch schon so an. dem Viren. Das ist jetzt dem Viren seine Schaden. Ja, wie man hier sieht, der Umwelt tut es gar nicht weh. Deswegen ist es das grüne Virus. Ja, das haben die Grünen in die Welt gesetzt. Ja, cui bono, wollte ich gerade sagen. Trump sagte dann das Chinese Virus. Ne? Fand ich auch gut. Die Ökolobby der Chinesen hat das in die Welt gesetzt. Auf jeden Fall, so muss das gewesen sein. Der Habeck wird doch von dem bezahlt. Genau. Da, da, da. Er kann Chinesisch, das beweist alles oder so. Ich weiß nicht, ob das Chinesisch ist. Dieser altersabhängige Verlauf der Infektion wurde für dieses SARS nicht angenommen. Ah, ja. Aber auch gut vorausgesagt. Ne? Jüngere Patienten überwinden das Virus relativ schnell, ältere sind gefährdet. Eine Messestadt in Norddeutschland ist der Auslöser. Chris? Ja, also die Messen sind abgesagt. Und eine Uni in Süddeutschland, also Unistadt in Süddeutschland. Abel? Ja, Tübingen. Ah. Oh. Aber in Tübingen sollen die doch so eine gute Didaktik haben. Das wäre traurig, wenn es da irgendwie. Ja, die haben sich ja vertan. Tübingen haben sogar kritische Geografie, also wo sie Sozialismus und Kartenlesen in Verbindung bringen wollen. In Sowjet-Russland Karte liest dich. Aha, zwei der ersten Fälle, die nach Deutschland eingeschleppt werden, betreffen Personen, die sich im selben südostasiatischen Land angesteckt haben. Sehen wir doch, wer schuld ist. Aber siehst du zwischendurch auch, dass da in Ischgl oder so in so einem Café eine Frau positiv getestet wurde und das Ergebnis nicht mitgeteilt hat oder so, das für sich behalten hat eine Weile? Wir haben gestern beim letzten Mal ja schon über Ischgl als solchen Herd geredet. Also Es gibt auch Schnellbusse, ne? Weiß ich nicht. Ja. Wie in Italien gibt es ja, gab es irgendein Pokalspiel oder Ligaspiel, was stattgefunden hat, wo jetzt halt die knallroten Zonen sind. Also es gibt halt diese Ereignisse, die offensichtlich als Multiplikatoren fungieren. Aber es ist schon, wo der bei Wildtieren vorkommende Erreger bei Märkte auf den Menschen übertragen wurde, ist schon lustig, dass das von 2012 ist. Ne? Wenn ich jetzt einen Aluhut auf hätte, dann... Also die gehen auch von vielen, vielen Infizierten aus, also Millionenbereich. So wie ich das verstanden habe, gibt es nämlich Hauptgruppen von Viren und die meisten davon sind auf Tieren und nur 3 oder 4 davon gehen auch auf den Menschen über. Ja, und ob das hilft, ob man die Sachen durchgart, das weiß ich nicht genau. Ich muss die Fledermaus länger kochen vielleicht. Nummer 15, Fledermaus mit Leicht. Sie Saude. Who would win? Wer würde gewinnen? Eine niesende Fledermaus oder die Weltwirtschaft? Also nicht die Affen, das werden wir auch gleich noch lernen. Das Rennen läuft gerade. Okay. Ja, aber Affen hatte ich auch schon erwähnt, dass die Ebola verbreitet haben. Wenn eine tote Affen ist. Bitte keine Affen. Also wenn du den Tod liegen siehst im Wald oder so, dann bitte nicht essen. Wenn dann selber ja. Affenhirn auf Eis. Nun. Ja, kommen wir zu einem der Gesetzesklopper, da gibt es ja so viele in letzter Zeit, die jetzt beschlossen wurden. Und zwar, hier sehen wir erstmal eine Seite vom Bundestag. Das finde ich ist eine ganz interessante Zusammenfassung, weil hier auch verschiedene Stimmen von verschiedenen Parteien dazu benannt werden und kurz beschrieben wird, wie das Ganze beschieden wurde. Das ist ja jetzt weniger interessant. Aber was drin steht, ist doch schon sehr signifikant, weil das ist schon ein extremer Einschnitt in sehr, sehr, sehr viele wirtschaftliche Rechte, die wirtschaftliches Handeln quasi auf eine rechtssichere Basis stellen. Bevor ich auf die Sachen gehe, die bestimmt die meisten interessieren wird persönlich, erstmal geht es darum, dass Unternehmen von der Insolvenzantragspflicht befreit sind. Ja, es ist ja eine Regel. Es gibt ja die sogenannte Insolvenzverschleppung. Ja, wenn absehbar ist, dass du deine finanziellen Verpflichtungen in einem gewissen Rahmen, in einem gewissen Zeitraum nicht erfüllen kannst, musst du einen Gläubigerschutzantrag stellen, um bestimmte Mechanismen zu nutzen, um vielleicht die Firma sanieren zu können und auch um ein Signal nach außen zu senden, hier leiht mir jetzt am besten kein Geld mehr oder nur halt im Rahmen einer Restrukturierung. Und das ist ausgesetzt bis zum 31.03. nächsten Jahres. Und es gibt sogar eine Verordnungsermächtigung, dass das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ermächtigt wird, das bis zum 31. März 2021 zu verlängern. Nochmal, Verzeihung, ich habe es jetzt falsch gesagt. Es war zum 1. März und bis zum 31. März darf es nochmal verlängert werden. Und hier steht auch ein Satz drin, dass quasi, wenn dies aufgrund fortbestehender Nachfrage nach verfügbaren öffentlichen Mitteln, andauernder Finanzierungsschwierigkeiten oder sonstiger Umstände geboten erscheint, kann es auch verlängert werden. Und ich interpretiere das so, dass es auch über den 31. März 2021 hinausgehen wird. Hier geht es nur um die Unternehmensinsolvenzsache. Und wie gesagt, das ist sehr schwierig, weil das ist wirklich ein Eckpfeiler im vor allem im Geschäft zwischen Unternehmen, dass man halt einen gewissen Schutz hat und das ist jetzt einfach ausgehebelt erstmal auf Zeit. Das ist schon ziemlich hart. Ja, und dann geht es halt auch um weitere Sachen, wie kann ein Geschäftsbetrieb weiterhin geleistet werden, wenn es ja Anwesenheitspflicht gibt bei irgendwelchen Sitzungen oder irgendwelchen Gesellschafterversammlungen und wie sieht das aus, wenn Personen verhindert sind, weil sie unter Quarantäne gestellt werden oder sonstiges. Oder einfach nur benachteiligt werden durch diese Covid-Krise. Ja, die Strafprozessordnung wird dahingehend geändert, dass halt durch die Belastung des Justizapparats und Justizsystems halt Sachen ausgesetzt werden können, Fristen verlängert werden können und hier auch wieder bis zum 31. Dezember 2021. Und ja, es geht auch um Fälle bis zu einem gewissen Stichtag, aber das habe ich jetzt gerade nicht vor mir. Ein wichtiger weiterer Punkt ist, dass es ein Moratorium gibt für Zahlungsverpflichtungen, von andauernden Zahlungsverpflichtungen. Ja, Verträge, die vor dem 8. März, glaube ich, geschlossen wurden und dauerhafte Zahlungen sind, sowas wie Strom, Wasser, Telefon, Handy, Internet. Ich interpretiere jetzt, das ist nicht ausdrücklich so genannt, aber so fortandauernde Zahlungen, dass man die quasi auch bis zum 30. September 2020 stunden können. Also quasi sich, dass man die nicht einklagen kann in dieser Zeit und keine Mahngebühren und so weiter dafür anfallen. Und das Gleiche gilt halt auch für Wohnungsmieten. Allerdings muss man da nachweisen, dass man halt finanziell beeinträchtigt wurde durch diese Covid-Pandemie. Allerdings gehe ich davon aus, dass der Nachweis von einer Kurzarbeiterregelung oder sowas schon dafür ausreichen wird. Wie das genau alles in gegossen wird, ist nicht so ganz klar. Mit Wirkung vom 1. März tritt das Ganze in Kraft, oder beziehungsweise Artikel 1, also rückwirkend teilweise sogar, auch so eine Sache. Und manche Teile treten allerdings auch erst ab 1. April 2020 in Kraft, aber generell, so wie ich das gesagt habe, mit den Abbuchungen, geht es mit den Mietforderungen, so wie ich das verstanden habe, wohl auch ab dem 8. März. Und Mietverträge, die vor dem 8. März auch geschlossen wurden und so weiter und so fort. Es könnte sein, dass es nicht so ganz korrekt ist, müsst ihr euch nochmal angucken. Allerdings wird das, denke ich mal, auch nochmal ein bisschen aufgedröselt werden, vielleicht von irgendwelchen Erklärbär-Medien. Da gibt es ja auch noch so ein paar. Und das Ganze ist ja auch erst vor 2 Tagen beschlossen worden. In einer Hauruck-Sitzung auch. Genauso wie ein ganz anderer Klopper. Ich weiß nicht, ob der jetzt direkt im Anschluss kommt. Ja, Bundestag erweitert das Infektionsschutzgesetz. Ist ja ganz gut, dass wir letzte Woche über das einmal einen Blick reingeworfen haben in das Infektionsschutzgesetz. Und da haben wir ja schon festgestellt, dass insbesondere Artikel 28 und folgende besonders relevant sind. Allerdings in den vorigen Artikeln, also weil es da um die konkreten Quarantänemaßnahmen und Bevölkerungsschutz und solche Sachen geht. Aber in den vorigen Artikeln werden halt sehr viele andere Sachen festgelegt, ja, wie die Zuständigkeiten sind. Ich sage das jetzt einfach mal ganz grob, ganz holzschnittartig. Auf Bundesebene konnten diese ganzen Anweisungen nicht gegeben werden, weil das alles Ländersache ist. Deswegen wurden diese ganzen Verordnungen ja auch wo diese bundesweite Regelung gefunden wurde, wurde ja auf Landesebene dann von den Staatssekretären oder von den jeweilig zuständigen Ministern halt in Kraft gesetzt, jeweils auf Landesebene. So. Und jetzt ist es halt so, dass diese Kompetenzen gebündelt werden im Bundesgesundheitsministerium für ein Jahr. So. Und es ist wohl auch so, dass man könnte, sagen wir es mal so, es ist jetzt für ein Jahr sind diese ganzen Sachen festgelegt worden. Und das Wording ist im Endeffekt folgendermaßen: Der Deutsche Bundestag stellt eine epidemische Lage von nationaler Tragweite fest. Der Deutsche Bundestag hebt die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite wieder auf, wenn die Voraussetzungen für ihre Feststellung nicht mehr vorliegen. Kein Enddatum wirklich benannt. Also auch, dass spätestens bis zum 31. März 2021 da ein Bericht vom Bundesgesundheitsministerium mit dem Hintergedanken, die ganzen Maßnahmen wieder zurückzufahren, gemacht werden sollte, ist es zeitlich unbegrenzt, weil der Bundestag hat das festgestellt und der Bundestag muss es erstmal wieder feststellen, dass es nicht mehr der Fall ist. Ja. Und wie zeitlich unbegrenzt spielen die Leute mit? Was meinst du? Ja, also ich stelle das Ganze jetzt ein bisschen lapidar dar. Das ist in Details noch ein bisschen diffiziler, ja. Aber es sind halt sehr viele Klöpper drin, deswegen möchte ich hier ein bisschen schneller durchgehen auch. Was ich interessant finde, ist, gut, das Robert-Koch-Institut wird weiterhin, sehr viele Sachen sind einfach nur Änderungen im Wording. Ja, einfach nur ein paar Worte sind geändert worden. Allerdings diese ganzen Kompetenzen mit dem Bundesgesundheitsministerium, ja, da geht es halt auch um so Sachen wie Medizinstudenten dürfen Approbation bekommen. Also Approbation wird, wie wird das formuliert? Abweichend von der Approbationsordnung für Ärzte, die Zeitpunkte und die Anforderungen an die Durchführung der einzelnen Abschnitte der ärztlichen Prüfung festzulegen und zu regeln, dass Medizinstudenten infolge einer notwendigen Mitwirkung an der Gesundheitsversorgung keine Nachteile für den Studienfortschritt entstehen. Ah nee, okay, das ist jetzt nicht der relevante Teil, aber im Endeffekt geht es darum, dass Medizinstudenten quasi ärztliche Tätigkeiten unter gewissen Voraussetzungen übernehmen dürfen. Allerdings auch Altenpflegerinnen, Altenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern. Ich lasse das Gendering jetzt mal. Gesundheitskrankenpfleger, Notfallsanitäter, Pflegefachfrauen und Männer. Okay, jetzt habe ich wieder gegendert. Ja, die dürfen heilkundliche Tätigkeiten während der epidemischen Lage von nationaler Tragweite ausüben. So, beziehungsweise das Gesundheitsministerium darf es denen gestatten. Heilkundige Tätigkeiten von nationaler Tragweite? Natürlich wieder unter gewissen Voraussetzungen. Also ich gehe mal direkt weiter. Also Patentrechte und Zulassungskriterien dürfen ausgesetzt werden. Allerdings, was weiterhin drin steht, und zwar, das ist glaube ich auf, ja, jetzt muss ich mal ganz kurz scrollen, wo das ist. Paragraph 28, das ist ja der wichtigste, das hast du ja vorhin auch gesagt, Chris. Na, wo steht es denn jetzt? Was auf jeden Fall drin steht, ist, dass es nicht angeordnet werden darf. Eine Heilbehandlung darf weiterhin nicht angeordnet werden. Ja, aber wo steht es denn jetzt? Verzeihung, ich bin heute nicht so ganz super mit meinen Notizen. Ich habe gelesen, dass gerade der Teil ersatzlos gestrichen werden soll. Ja, es sind ein paar Sachen gestrichen, aber es steht irgendwo das Wording. Ach Mann, wo ist das denn jetzt? Ich habe es gelesen, mal, dass der Satz nämlich, also der ganze Paragraph wird nochmal neu beschrieben, aber der Satz kommt weiterhin drin vor. Wenn ich es jetzt finden würde, wäre es natürlich super. Das ist kein Stichwort, Steuerung F. Ah ja, ja. Werden, bla bla bla bla bla, eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet werden. Steht weiterhin drin. Paragraph 28 Absatz 1 wird wie folgt gefasst und dann wird halt der ganze... Im Entwurf, ne? Genau. Mhm. Ja, aber der Entwurf wurde, da gab es mehrere Änderungsanträge, aber der Entwurf wurde so wohl auch genau umgesetzt. Okay. Wenn ich es richtig verstanden habe wieder. Vielleicht gibt es eine andere Version, wo dieser Satz gestrichen ist, aber auf Seite 10 ist das hier in dem Dokument. Paragraph 28 Absatz 1 wird wie folgt gefasst. Und das ist, denke ich mal, eine Sache, um die ich mir auch Sorgen machen würde, weil dass eine Heilbehandlung nicht angeordnet werden darf. Da kann man sich ja sehr viel darunter vorstellen. Aber gut, interessant ist auch, dass hier, wenn das hier quasi eine zusätzliche Regelung es gibt für Frauen, die keine Kinderbetreuungsmöglichkeit finden, dass die explizit 67% des Gehalts maximal 2008 Euro, glaube ich, im Monat als Ausgleichszahlung bekommen, als Entschädigung, wenn es keinen Betreuungsplatz festgestellt werden kann und ja, die dann nicht arbeiten gehen können. Fand ich interessant, dass das noch hier drin ist, neben so Sachen wie Änderung des Baugesetzbuches, dass halt auf die gewissen baurechtlichen Vorschriften, die Krankenhäuser sonst so haben, verzichtet werden kann, dass halt Notfallkrankenhäuser errichtet werden können. Und ja, Datenschutzsachen ausgesetzt werden können. Und ja, die Frauen sind auf jeden Fall versorgt. Wenn sie nicht arbeiten. Ich finde es klasse. Ich meine, die kriegen dann auch sowieso Kurzarbeitergeld, wenn es nicht an, oder? Wenn es angemeldet wurde, gibt es das doppelt. Aber gut, okay, das ist jetzt dann doch ein bisschen zu detailliert. Also im Endeffekt, das Ganze, der Entwurf, das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Es wurde festgestellt und bis der Bundestag feststellt, dass es nicht mehr so ist, wird es so sein. Und in einem Jahr legt das Bundesgesundheitsministerium einen Bericht vor, wie es denn so gelaufen ist. Und in der Zwischenzeit dürfen solche Sachen gemacht werden. Noch ein Falsch von der GroKo ohne Diskussion. Wie weit es mit den weiteren Kompetenzen des Bundesgesundheitsministeriums geht, dass irgendwie der Bundesgesundheitsminister nicht abgesetzt werden könnte oder sonstige Sachen. Ich muss es mir nochmal genauer angucken. Ja, es verstecken sich bestimmt einige Klopper drin. Und jetzt habe ich einfach mal einen groben Überblick dazu gegeben. Ja, in dieser Situation nutzen manche Leute halt auch die Gunst der Stunde, um alte Pläne wieder hervorzulocken, hervorzukramen. Und hier geht es um die Corona-Bonds, ja, oder die Corona-Euro-Bonds, ja, die Euro-Bonds, also quasi ein länderübergreifendes Finanzinstrument zur Schuldenvergemeinschaftung, ja, wie es das ja schon gibt in verschiedenen anderen Formen, aber halt quasi direkt auf einem Niveau, dass halt Bonds direkt gezeichnet werden können, und das hätte nochmal eine ganz andere Dimension. Und dieser Artikel ist von dem Chefvolkswirt der Berenberg Bank, glaube ich. Und es ist ein sehr, sehr schwaches Plädoyer für die Corona-Bonds. Ja, also ein sehr schwaches Plädoyer. Ich musste mehrmals lachen, wo ich mir das durchgelesen habe. Obwohl es weiterhin gute Argumente gegen Gemeinschaftsschulden in der Eurozone gibt, sollte Europa in dieser besonderen und zeitlich begrenzten Notlage für eine begrenzte Zeit eine Ausnahme machen. Ja, also es gibt Probleme, aber machen wir mal eine Ausnahme für begrenzte Zeit. Ja, es gibt... Man kann so ein Euro-Bond-System nicht wirklich einführen mit einer... Das verselbstständigt sich, sage ich jetzt einfach mal. Das verselbstständigt sich, und das ist allen Leuten klar, und deswegen wurde es jetzt ja im Endeffekt auch nicht gemacht. Es gibt ja noch und es gibt ja weiterhin den europäischen Stabilisierungsmechanismus, der ja sowas Ähnliches ist. Der ist bis jetzt auch noch nicht aktiviert worden. Allerdings geht es da mehr um regulatorische Anforderungen als um irgendwelche anderen Sachen. Da spielt wieder der 6., 7., 8., 9. April wieder eine Rolle, weil das halt ein Stichtag ist, wo da von der Weltbank halt quasi beschieden wird, dass halt diese ganzen Versicherungen und Bonds und sowas getriggert werden, dass halt tatsächlich der Pandemiefall passiert ist. Ich habe ja immer wieder den Eindruck, dass da halt gewisse Leute drauf warten, dass das getriggert wird, damit die das finanziell etwas abfedert. Und die erst dann anfangen, halt auch gewisse Güter zu produzieren und jetzt die Maschinen noch nicht auf voller Fahrt laufen lassen, wie es teilweise in anderen Ländern ist. In China meine ich jetzt beispielsweise. Ja, kommen wir mal kurz zu einem ganz anderen Thema. Ja, okay. Es hat auch am Rande was mit OPEC, mit Covid zu tun, allerdings mehr mit dem wirtschaftlichen Teil. Der Artikel ist jetzt hinter einer Paywall, aber es geht im Endeffekt um den Libyen-Konflikt. Ja, nur kurz, um das in Erinnerung zu rufen. Das Land ist quasi gespalten in eine international anerkannte Westregierung und eine Ostregierung. Beide Regierungen haben aber an sich einen normalen Claim, so, aber die können sich nicht einigen. Und die Westregierung hat unter anderem mit der Türkei gewisse internationale Fakten geschaffen, ohne Einbeziehung des anderen Teils des Landes, und es geht halt um Öl und Explorationsrechte und solche Sachen. Und jetzt hat sich die Situation ja total geändert, dass sich das alles einfach nicht mehr lohnt. Ja? Die Ölsituation ist ja auf den Weltmärkten jetzt sehr faszinierend, ja, weil ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen mit Russland und Saudi-Arabien. Aber kurz am Rande gesagt, die liefern sich ja gerade quasi einen Preiskrieg, weil Russland quasi fördert alles, was geht, und Saudi-Arabien nachziehen muss, um halt quasi eine Marktposition zu behalten. Gleichzeitig haben wir die Sondersituation, dass halt immer weniger nachgefragt wird. Bis auf strategische Reservenaufstockung passiert halt derzeit nicht sehr viel. Und tatsächlich ist es jetzt auch so, dass die schwimmende Reserve, die ganzen Tausende von oder Hunderte von, sind es auch Tausende, die ständig auf den Weltmeeren unterwegs sind, und einfach nur warten, bis Nachfrageengpass da ist, um dann irgendwelche Häfen abzusteuern. Die schwimmende Reserve, die eine Rolle gespielt hat, wo die Förderungslagen in Saudi-Arabien bombardiert wurden vor einiger Zeit, die sind mittlerweile auch voll. So, und das zwingt jetzt auch die Libyer und die türkische Regierung in diese Situation, dass die jetzt ein riesiges internationales Fass aufgemacht haben mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Explorationsangelegenheit. Das lohnt sich überhaupt nicht mehr für die. So, und jetzt kommt noch diese ganze Covid-Angelegenheit dazu und außer Fallzahlen weiß ich jetzt nicht, wie das in der Türkei aussieht, aber ich sage jetzt mal so, ihr könnt euch vorstellen, wie das in Libyen dort aussieht. Ja, das sind schreckliche Zustände da. Schon ohne diese ganze Covid-Angelegenheit. Ja, und ob da der Staat irgendwelche Sachen durchsetzen kann an Schutzmaßnahmen oder ob da überhaupt der Wille von der Regierung besteht, da überhaupt was zu machen. Das ist halt schwierig. Da benehmen wir seltsam und es finden ja auch weiterhin, zwar nur im begrenzten Rahmen, aber es finden ja weiterhin Bodenkämpfe zwischen den beiden Regierungsteilen auch statt. Ja. Ich hoffe, die Soldaten halten den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern ein. Ja, und die Nachrichtenlage aus Libyen ist natürlich absolut, absolut desaströs, ja, dass man halt auch nur über halt wirtschaftliche Umwege irgendwelche Rückschlüsse daraus ziehen kann und halt über das, was halt international auf der internationalen Bühne gesagt wird. Allerdings, ja, es interessiert derzeit nicht sehr viele Leute. Und wie es in vielen Teilen der Welt derzeit ist, die Leute können an sich vor Ort machen, was sie wollen. Haben wir ja gerade auch gesehen mit dem Infektionsschutzgesetz, mit den Verschärfungen. Also das sind einfach wirklich Sachen, die können einem nur negativ aufstoßen. The Narrow Corridor, State Societies and the Fate of Liberty from Darren Akilmoglu und James R. Robinson. Die haben auch ein anderes Buch geschrieben, Why Nations Fail, was sehr gut war. Dieses Buch hier von ihnen hat mir gar nicht gefallen, aber das liegt halt daran, dass sozusagen in dem Buch der Narrativ, dass also der libertäre Narrativ kaputt gemacht wird, dass du ohne einen Staat ins Utopia kommst. Und hier meinten sie eben, dass es sozusagen einen kleinen Korridor gibt, wo zu wenig Staat oder zu viel Staat sozusagen das Leben mies machen und dass es einen kleinen Korridor gibt, in dem sozusagen der Staat in einem Equilibrium ist und es dann den Menschen gut tut, dass es einen Staat gibt. Und Why Nations Fail hat mir sehr gefallen von denen und The Narrow Corridor ging mir gegen den Strich, aber habe ich sehr gerne gelesen, weil ich dann ein bisschen was zu denken hatte. Und deswegen habe ich es euch mitgebracht. Der Herr Höcke, wir erinnern uns, von vielen als Faschist gescholten, hat einen Sieg vor Gericht errungen, und zwar gegen den Sebastian Chaya, der FDP-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, der geschrieben hatte, im thüringischen Freistaat mit ihrem Landesvorsitzenden Höcke sogar einen Typus Politiker an ihrer Spitze weiß, die ein Gericht aufgrund überprüfbarer Tatsachengrundlagen als Faschisten einstuft. Diese Aussage hat das Gericht kassiert. Man darf jetzt also nicht mehr behaupten, es sei gerichtlich erlaubt, Herrn Höcke als Faschist zu bezeichnen oder von einem Gericht festgestellt, dass der Herr Höcke ein Faschist sei. Was man weiterhin wohl sagen darf, ist, dass er ein Faschist ist. Aber ja, fand ich ganz interessant, dass doch ab und zu zumindest nochmal dieser Rechtsgrundsatz, dass wir alle vor dem Recht gleich sind, auch mal für ein AfD-Mitglied gilt. Möchte nicht wissen, was der Richter für einen Ärger bekommen hat. So, also jetzt nicht von oben, aber von irgendwelchen Sprayern, die sein Haus besprühen oder sein Auto anzünden oder was weiß ich. Das ist aber ganz schön kleinkariert. Es ist sehr seltsam, dass die Gerichte jetzt noch Zeit haben, sich um sowas zu kümmern. Ja, du weißt doch, wie das ist. Das war schon länger in der Pipeline und ist dann halt an dem Termin gelaufen, an dem es gelaufen ist. The Right-Wing Terrorism Threat in Europe, Analysis of CSIS Dataset of Over 2,200 Terrorist Incidents in Europe between 2009 and 2020 found that 69.3% of fatalities were from jihadists compared to only 21.8% from right-wing individuals or networks, 6.9% from ethno-nationalists and 2% from left-wing actors. Das ist ein Rapport über also rechter Flügel-Terrorismus in Europa. Ich habe den Rapport leider bisher nur überfliegen können, aber ich werde euch mit mehr Infos auf dem Laufenden halten, weil CSIS hat halt auch immer Agenda-Setting mit ihren Berichten, und deswegen wird es da noch mehr in die Richtung geben. Ja, aber interessant, dass Sie sagen halt schon, dass es einen spürbaren Anstieg der Zahlen beim rechten Terrorismus gegeben hat. In den letzten fünf Jahren. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Alexander Dugins Kreuz zu gegen den Liberalismus und Verbindung nach Deutschland. Von Dr. Andreas Umland ist ein interessantes Artikelchen, was sich über den Herrn Dugin auslässt. Und den Dugin, den mag ich ja nicht so arg, weil er eben ein Ideologe ist mit viel Einfluss. Und ich fand den Artikel hervorragend, weil man mal auf den Dugin richtig eingegangen ist und das eigentlich im deutschen veröffentlichten, in der deutschen veröffentlichten Meinung eigentlich so gut wie nie sozusagen richtig vorkommt, dass man sich über den Dugin selber einen Kopf macht. Und das fand ich halt klasse. Das ist aber auch von der Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V., die eine längere Geschichte hat, die ich an der Stelle ausschließe, also verschweige, aber die Gesellschaft hat auch eine interessante Geschichte. Also ja, ich fand es auf jeden Fall klasse, dass die sich über den Dugin ausgelassen haben. Hier haben wir den Anschlag von Hanau. Da hat sich jetzt eine Behörde zu Wort gemeldet und den nochmal genauer eingeordnet. Wer war es? Das Bundeskriminalamt, genau. Hat einen Abschlussbericht zu der Tat verfasst. Und was vielen Leuten nicht passt, auf Twitter zum Beispiel, ist, dass er jetzt nicht als Rechtsextremist geführt wird, der Täter. In einer Analyse zum Täter heißt es, Tobias R. sei in erster Linie nicht von einer rechtsextremen Gesinnung getrieben worden. Er habe seine Opfer vielmehr ausgewählt, um möglichst viel Aufmerksamkeit für seine Verschwörungstheorie zu bekommen. Rassismus sei nicht das Hauptmotiv gewesen, so das BKA. Da führen sie zum Teil halt auch dann Belege an, wie das den Teil, dass dieser übel rassistische Teil seines Manifests in vorherigen Ausgaben, die ja auch an die Bundesanwaltschaft geschickt wurden von ihm, nicht vorhanden war. Und sie gehen wohl davon aus, dass er halt dachte, ja, ich passe dann in die Reihe Christchurch, Halle etc. und bekomme so möglichst viel Aufmerksamkeit dafür, dass Geheimdienste mich mit irgendwie in meinem Kopf sind und meine Gedanken in der Champions League irgendwie die Mannschaftsaufstellung beeinflussen. Ja. Hebel meinte ja, glaube ich, auch damals, dass das ein typischer Kandidat ist für die Forensik. Das würde ich eigentlich auch so sehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja zufälligerweise das Manifest tatsächlich gelesen und ganz klare Anzeichen von einer paranoiden Psychose. Also jetzt nennt mich nicht zynisch, Psychose. Aber was soll der in der Forensik? Der muss in die Pathologie, der riecht doch schon. Stimmt. Ja, die Leute, die Renate Künast beleidigt haben, ob die dann irgendwie auch eine böse Strafe kriegen, weiß ich nicht genau, aber es gab jetzt in der höheren Instanz ein neues Urteil und in dem sind 12 von 22 Äußerungen jetzt angeblich doch strafbar. Also nichts mit Fotze oder so. Und dazu gibt es hier bei Netzpolitik.org ein langes Interview mit einer Anwältin. Und die verteidigt das alles so. Die meinte, sie wollte deswegen vor das Verfassungsgericht laufen und so weiter. Ich dachte nur so zwischendurch, ist das wirklich nötig wegen so ein paar Pöbeleien irgendwie? Ne? Ich kann das direkt mal einsortieren. Ja. Das ist hier geschrieben von dieser Chris Köfer, ehemals Missy Magazin Mitgründerin. Und interviewt haben sie die Tante von dieser Hate Aid NGO, die ja mit der Künast zusammen gerne das so hätte, dass in Zukunft da dieser ganze Frauendreck, dann wird sich hier noch auf Juristinnenbund bezogen. Das ist ja auch ein großer Player in diesem Bereich. Das ist deren Kulturkampf, der hier halt weitergeführt wird, bis zum Erbrechen. Geschädigt sind sie alle überhaupt nicht. Kein bisschen geschädigt. Aber Im Gegenteil, können sie damit noch in den Vordergrund spielen mit dem Quatsch. einer Gesellschaft rumwursteln, um sich in Zukunft davon zu immunisieren für Bullshit, den sie verzapfen wollen. Dass sie ja keine Widerspruch mehr bekommen oder was weiß ich, dass dann alles nur Frauenhass ist, was sie da irgendwie verzapfen oder so, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall das, was sie damit erreichen und mit die Würde des Menschen ist unantastbar oder irgendeiner Scheiße, wo sie da um die Ecke bekommen, hat das überhaupt nichts zu tun. Und das wissen die auch. Halt reden konzertierte auch. Angriffe mit dem strategischen Ziel, Menschen aus der öffentlichen Debatte. Ja, das behaupten sie ja immer. Ne? Immer die gleiche Leier und nie sehe ich Beweise dafür. Verschwörungstheorie. Ich sehe immer nur Shitstorms, die sich relativ organisch entwickeln, weil halt jemand Scheiße redet und dann Leute das vervielfältigen und sich immer mehr Leute darüber aufregen. Das liegt dann aber nicht dran, dass das vervielfältigt wird, sondern dass derjenige am Anfang halt Scheiße geredet. Aber wenn du sagst Scheiße, ne, dann ist es ja sozusagen, wie soll man sagen, also die Gender Studies sind ja zum Beispiel auch, die sprechen ja auch nicht so wissenschaftlich wie andere. Aber deswegen beanspruchen die ja trotzdem, dass es nicht scheiße, dass es sein soll. Tja, jetzt hätte ich aber doch mal ganz gerne gewusst, was man denn nicht mehr sagen darf. Was darf man denn nicht mehr sagen? Oder darf man es nur nicht mehr im Chor sagen? Oder was ist jetzt? Weil normalerweise gilt ja weiterhin, im öffentlichen Streit ist das erlaubt, außer unter erschwerten Bedingungen. Ich verstehe noch nicht so ganz, was jetzt die erschwerten Bedingungen sind. Ich habe es auch nur angelesen und es geht ja überhaupt gar nicht darum. Also das ganze Ding, es fing halt nur an mit, ja, wir brauchen diese Gesetzänderung und jene Gesetzänderung und da muss hier auf jeden Fall auch das mit rein und das braucht man noch und das ist das, was die da machen. Und dieser ganze, zum Beispiel, dass Politiker der ganze Scheiß, der wabert da im Hintergrund irgendwo rum, der wabert da irgendwie rum, das ist der Hass, der da irgendwie ist und der halt dafür da ist, die Leute dann mundtot zu machen. Ja, und es ist Verschwörungstheorie. Es ist genauso eigentlich wie dieser komische Heini da, über den wir gerade geredet hatten, mit seinen, die Geheimdienste sind da mehr oder irgend so ein Scheiß. Das ist eigentlich auf einem Level mit dem Blödsinn. So spinnen die da auch rum. Ja, das war vom Ebel, der ist, glaube ich, gerade nicht da. Fast jedes dritte Prügelopfer im Haushalt ist ein Mann. Das ist ein alter Artikel. Ich wette mit euch um 5 Euro, dass wir den bestimmt sogar schon hatten. Selbst in einer Show, aber der wurde mir die Tage wieder in die Timeline gespült und ich dachte, dass wir eigentlich mittlerweile bei 50-50 sind von Umfragen her und dass aber das, was angezeigt wird, eben nur ein Viertel ausmacht. BZW ein Drittel. Jetzt mittlerweile. Also mittlerweile in Anführungszeichen, weil es eben von 2016 ist. Ja. Da habt ihr es. Ja. Das heißt, dass jetzt Frauen und Kinder stärker betroffen sind, sind eben auch Männer betroffen. Also. Und hier ein wunderbarer Artikel, der leider auch schon ein bisschen älter ist. Der ist vom 11. September und er hat einen Einschlag gehabt, wie nochmal was. Also Frauenmagazine, die mehr woke sind. Magazine für Frauen sind mehr progressiv wie eh und je und gehen aber rein weiße Pleite und haben Probleme, sich zu finanzieren. Und ich fand das einfach hervorragend, dass die Frau eben auch nicht alles kauft, was der progressive Aktivist sich in seinem Kleinhirn ausspinnt. Nein. Wenn er neidisch auf die Doch. Gesellschaft schaut. Go woke, go broke. Ja, ich meine, das ist bei denen ja auch so. Also, dieses ganze, ich sag mal, Stereotypen, Verhalten und so ist eigentlich bei den Frauen noch viel mehr ausgeprägt als bei den Männern. Also, wenn ich mir jetzt schon alleine angucke, hier Animal Crossing, ich habe schon die Woche über, es gab jetzt irgendwie diesen neuen Teil von Animal Crossing und irgendwie gefühlt ist das ganze weibliche Twitter jetzt am Animal Crossing spielen. Und ja. Wo man halt irgendwie, keine Ahnung, oder seinen Garten irgendwie pflegen muss oder was da irgendwie Aufgabe ist in diesem Spiel, ne? Also irgend sowas. Und genauso wie mit diesen drei Star Wars Filmen, die sie für teures Geld gemacht haben, mit der komischen Protagonistin als zentrale Figur, die überhaupt gar keine Schwächen hat und der alles irgendwie gelingt und die deswegen strunz langweilig ist. Wo sie da irgendwie meinen, dass das die Frauen interessiert. Im Endeffekt guckt sich's keiner an, aber was gucken sich die Frauen an? Hier Mandalorian mit Baby Yoda, ne? mit dem niedlichen Tierviech. Space so. Baby. Oh. Aber auch mit Werner Herzog. Ja, wegen dem glaube ich, denke ich mal nicht. Aber ich meine, das ist wieder so, da hätte ich euch auch sagen können. Und ich habe nicht Gender Studies studiert. Ja, aber ist aber auch dumm zu glauben, dass die Leute, die vorher diese Magazine gekauft haben, weil da Lippenstift-Tests und Kleider und Schnickschnack drin waren, dass sie die jetzt auf einmal kaufen, weil da woker Scheißdreck drin steht. Die gehen dahin, wo sie weiter das kriegen, was sie möchten, nämlich Kleider und Lippenstift-Tests. Geht aber Oder sogar zur fast in die Nase. Richtung, schon wieder, dass man eben zeigt, dass die Leute eben kein Blank Slate sind und auch mit massiver Propaganda du nicht jeden weichkochen kannst, deswegen die Magazine pleite gehen, Ja, finde eben, ich. also neuer Ja. Mensch nicht in Sicht, das ist immer so mein Standardkommentar, wenn mir diese Krempe von denen irgendwo in die Facebook-Timeline oder Twitter-Timeline oder so gespült wird und die sich darüber wundern, dass sowas passiert. Neuer Mensch nicht in Sicht. Hier haben wir ein Dokument, das der Fachmann erkennt das vielleicht, das ist auf Dropbox gehostet. Das kommt daher, weil es ein internes Dokument ist. Das ist jetzt nicht highly confidential, aber es ist halt ein Protokoll einer Veranstaltung der NASA. Und wenn du mal Richtung Seite 8 scrollst, da fangen so blaue Blurbs an und ich fand, wir können das unmöglich ganz besprechen. Hier ging es halt um Diversität, Inklusion etc. Aber diese blauen Blurbs auf den einzelnen Seiten, finde ich, sind schon so Brocken, die man dann mal rausnehmen kann, wo man drüber sprechen. Hier ist einer. This journey includes a lot of work, purposeful actions and tangible commitments by everyone in the organization, not just its top leadership team. Klingt überhaupt nicht wie ein Kult. Jetzt scroll einfach immer weiter, bis du wieder so ein blaues Ding, genau. Diversity is like air. Inclusion is actually breathing in that air. You need diversity, but it doesn't keep an organization alive unless you use it. That's inclusion. Es geht um Raumfahrt. Wir denken Jesus. weiter daran, dass es hier um Raumfahrt Ach geht. so. Ja, die haben demnächst Schon Flüssigdiversität in den vergessen. Tanks drin wahrscheinlich. The work we do at NASA is hard. We work on the best ideas from anywhere. So in order for us to be successful, we need all those best ideas in the room. Ja, ich muss sagen, NASA war ja schon immer divers, ne? Die haben es ja schon mit Werner von Braun auf den Mond geschafft, ne? Also. Ja, der hat gesagt, I'm shooting for the moon, I'm shooting for the sky, but I still keep hitting London. Das ist ja ein Zitat von ihm. Aber wenn es alles so anstrengend ist, dann die Amerikaner müssen vielleicht mal abnehmen. Denn die Bilder sahen ja am Anfang alle leicht nach Obesity aus. Within this directorate, three of the four science divisions are led by women. Something he feels is not hard to accomplish. Ja, also stellt Frauen ein und alles wird wenn gut. sie traurig sind, können sie ja Frauen in der Joy Division anstellen. There's so much importance in encouragement, role models, coping skills, commitment, the hearts of others and knowing that there is a journey and a process. Es geht um Raumfahrt, meine Damen und Herren. Es ist nicht irgendein schlechtes Esoterik-Seminar. Wir haben hier was von der NASA vor uns. Her father told her not to give up, that she could do this. That moment and encouragement made a huge impact on her life. Aha, der Vater. Ist es nicht toxische Männlichkeit? Guck hier, Science, ja, mit ganz vielen Pfeilen und You can do it. The first unmanned spacewalk. All women, Ausrufezeichen, steht hier zum Beispiel. Redefining innovation. Was? Was Ja, soll das bedeuten? wir hatten ja schon öfter das Ding mit dem Müll im Weltraum. Vielleicht brauchen wir einfach die Frauen dafür, um das aufzuräumen. Wäre das nicht eine Idee? Millennials Interessant, no um den longer Ketzer vorzubeugen, quasi eine Weltraumputze. Eine riesige Weltraum. Ja, die könnte den ganzen Schrott einsammeln. Es gibt ja, glaube ich, zwei Unternehmen, eins aus Israel, eins aus Amerika, die jetzt, ich weiß nicht, ob die da jetzt schon oben was rumfliegen haben, die Weltraumschrott aufsammeln. Over the past two decades, she's witnessed change in companies she's worked for, such as being the only woman on a team to one of several. Ja, so geht es, langsam. Aber natürlich, wenn man überall dafür trommelt und Geld dafür einsammelt. Participate in your company's activities and what it's doing. Come to your teams prepared to help them grow and be innovative. Diversify yourself so you have new skills to you can bring to the table. Okay, was hat das mit Frauen zu tun? According to Harvard Business Review, US research estimates we have another 208 years before we reach gender diversity. What? Gender diversity? Ist es dann, wenn wir genauso viel Non-Binäre wie Frauen und Männer haben, oder was? Ja, weil ich das ja daneben schon wieder lesen mit Bias irgendwie, so diese unconscious bias Scheiße. Man weiß es nicht genau. Das ist halt intersektional oder so. You should be 100% confident in who you are, your uniqueness that you bring to the table and your value that your uniqueness brings. Was hat das da zu suchen? Das ist ein Kalenderspruch. Das ist, meine Oma sagt so, hat sowas zu mir gesagt. Du bist besonders und das eine, das dich besonders macht, das wird dich im Leben. Nee, ja, meine Oma war nicht aus Berlin. Das ist die NASA, aber die beschäftigen sich jetzt. Spannendes. Was sagen sie zu jungen Männern, um sie zu ermuntern? Die brauchen das ja nicht. Die meinte, ich bin sowieso meist die einzige Frau und deswegen ist es gar nicht notwendig, irgendwie sowas. Ja, wahrscheinlich haben sie da welche angeheuert und die haben aus Versehen verstanden Astronomie. Und deswegen kriegst du solche Sprüche jetzt. Why is that we believe we can't find women to do certain jobs? That's an implicit bias that we've got to get beyond and figure out a solution for. Maybe it's a long game. Those women aren't here yet and we need to start getting those girls in the pipeline. Los jetzt, rein da. Ist mir egal, ob du Angst vorm Dunkeln hast. Kriech hinter, einfach hinter dem Vorderfrau herkriechen. In addition, unconscious bias may still exist in many workplaces in the form of posters, jokes, and behaviors that have been identified as offensive and problematic. Actions must be taken to address such biases. Fickt euch ins Knie. Schön ausgedrückt, ne? Address such biases. Und ich weiß ja, welche Form das annimmt. Nämlich brennt die Poster nieder. Ja, das ist das Schlimmste überhaupt. Die klein und zerstört ja. Die Behaviors. Ja, und schmeißt die ganzen Leute raus, die falsch denken. Und so SJW hoch 3000. Also. Encourage leaders to mentor those as outside their own demographic groups. This pushes them beyond their comfort zone. Das würde ich mit meinen Führungskräften auch machen. Sie aus ihrer Komfortzone. Dafür bezahle ich sie. Ja, damit die keinen Bock haben, hierher zu kommen und sich überlegen, wo sie genauso viel verdienen können. Ey, habe ich schon mal gesagt, wie beschissen ich diese Karikaturen finde, die Leute auf irgendwelchen Vorträgen malen von den Vorträgen? Abartig. Know the strategic direction of your organization. Ensure that most of your efforts are directed toward accomplishing your organization's objectives. Wasser ist nass. Papst katholisch. Bär scheißt in den Wald. Diversität. Symbolbild. Deutschland 2020 koloriert. Relationships change as you grow and a coworker may leave and pop up again at a different job. A strong approach is to nurture your network. Contact people frequently and ask how they are doing. Was ist das hier? Auf welchem Niveau ist die NASA hier? Was hat das gekostet? Und kann man dafür Leute vielleicht schon zumindest meine Umlaufbahn schießen für das Geld, was dieses Programm kostet? Vielleicht sogar die Leute, die dieses Programm betreiben. Ich würde sagen, die Umlaufbahn muss erwachsen werden. The work environment needs to shift from one in which employees are always competing with each other to one in which everyone helps everyone else succeed. Ihr wisst nicht, wie das funktioniert mit Höchstleistungen. Ne? Ihr wisst es einfach nicht. Und was ist mit den Leuten, die ihre Höchstleistungen bringen, gerade weil man sie in Ruhe lässt und ihnen nicht auf den Sack geht? Und sie nicht den einen Punkt fand ich auch gut, dass diese Diversity-Quotas in die Performance-Targets, also quasi die Gehaltsstruktur der Top-Manager, eingebaut werden soll. Spitzmäßig. Some of the initial conversations may be difficult and require some hard truths. Netter Euphemismus für Rauswürfe. But they should be based on facts and clearly define the elements of the workplace that need to change. Moment mal, intersektional und based on facts. You lost me there. Does not compute. Many gained perspectives from those coming from different generations. Participants were exposed to different communication styles. Ja, sollte jede gute Konferenz eigentlich, oh Gott, dieses Gemahle. Und so topmoderne Konzepte wie Reverse Mentoring, also dass quasi jüngere, also kurz neue Mitarbeiter, die Leute, die schon lange Jahre im Unternehmen sind, quasi schulen, statt umgekehrt. Ne? Funktioniert immer. Mhm. Brauchst du nicht nur, ich meine, das ist nett gedacht, aber das geht doch auch wieder nur in einem Bereich, wo du halt sowieso schon sicher weißt, dass der neue Mann gut ist oder die neue Frau. Women need to have more than one mentor. Many men have several mentors for a myriad of reasons. However, women often think just one mentor will help address all of their concerns. This is hardly true. Ja, selber schuld, würde ich sagen. Dann macht das doch anders. Dann sucht ihr doch die Mentoren. Glaubt ihr, Männern fallen diese Mentoren einfach vor die Welt? Ja, die glauben wahrscheinlich, dass das Patriarchat uns die Mentoren im Dutzend zuteilt oder so. Ja. Also, wie gesagt, wir packen es in die Quellen, wenn die Quellen mal wieder soweit sind. Und da könnt ihr euch das dann nochmal genau durchlesen, wenn ihr wissen wollt, was bei der NASA so los ist. Wenn ihr wissen wollt, was im Judentum so los ist, lest ihr die Jüdische Allgemeine im Zweifelsfall. Die haben berichten hier von einer Podiumsveranstaltung und der Herr links mit der krummen Nase und dem Dreck im Gesicht, das ist der Herr Ruch vom Zentrum für politische Schönheit, über den wir ja schon öfter mal gesprochen haben im Zusammenhang mit dieser Opferstele vom Reichstag und anderen Aktionen wie dem Mahnmal bei Höckes und so. Und hier hat man ihn halt eingeladen, um mit Menschen jüdischen Glaubens diese Aktion zu diskutieren und überhaupt seinen Aktivismus zu diskutieren. Er sagt halt noch, er hat nochmal gesagt, dass die Asche nicht aus Auschwitz kommt. Er hat definiert, was er unter politischer Schönheit versteht, nämlich ein Akt politischer Schönheit wäre so etwas wie der Kniefall Willy Brandts in Warschau. Die höchste Form der Kunst sei gute Politik. Das halte ich Den zweiten Satz halte ich für leeres Gewäsch. Und irgendwie seine Aktion irgendwie mit Willy Brandt in Verbindung zu bringen, finde ich auch mehr als respektlos. Wir machen radikale politische Kunst, sagt er. Ich habe den Schwur nie wieder Auschwitz ernst geschworen, sagt er. Sie haben nicht nur die deutsche Öffentlichkeit provoziert mit ihrer Aktion, sondern die Nachkommen der Verstorbenen, der Ermordeten, hat dann der Moderator den Mann gefragt. Er hat sich dafür nochmal entschuldigt. Überhaupt hat er gesagt, seine er verfüge über umfassende Kenntnis des jüdischen Religionsgesetzes und es sei Auslegungssache, die Meinungen gingen weit auseinander über diese Geschichte. Also er hat versucht, sich da auch wieder reinzuwaschen und zu sagen, es gibt auch Juden, die das gut finden, was wir machen. Ja. Man hat dann noch über Corona geredet. Da hat er gesagt, es gäbe Alternativen zum jetzigen Umgang mit der Krise. Ich weiß nicht, was er genau damit meint. Und er nennt es einen ökonomischen Suizid, der nicht demokratisch legitimiert sei. Der Herr Ruch. Ja. Ich finde, man hätte noch viel, viel heißer grillen sollen. Was ich hier so rauslese, sind ein, zwei kritische Nachfragen. Aber, ja. Die NATO. Kommen wir zur NATO. Ja, NATO, sondern die andere NATO, ne? die amerikanische Vereinigung von Kinobesitzern. Wer kennt sie nicht? Ja, der Trend ist ja generell so. Die vierte Owners oder was? Oh Mann. Das ist geil. Ja, ja. Ist jetzt mein kleiner Beitrag. Weil ich ja an dem Stream nicht teilnehmen konnte, am Sonderstream. Auf jeden Fall geht es darum, dass ja die Kino- und die Filmindustrie gerade in einer sehr großen Zwickmühle ist. Und die NATO hat sich hier quasi mal genötigt gefühlt, ein positives Zukunftsszenario zu malen. Und zwar Nummer eins, es werden jetzt ja einige Filme quasi herausgegeben über die Streams. Also die haben Stream-Premiere statt in Kinopremiere. Aber die NATO behauptet hier, dass sehr viele Filmproduzenten halt absichtlich Filme zurückhalten und es wird halt besonders gut, sobald die ganzen Beschränkungen geliftet werden, dann gibt es einen super dick gepackten Kinoplan, ja, dass es sich besonders lohnt, wieder ins Kino zu gehen und Public Life will return to normal, it will return, the social nature of human beings, the thing that exposes us to contagion and that makes it so difficult to change behavior in response to pandemic threats is also the thing that gives us confidence in the future. Also der Branche. Ach, warte mal, ich muss... That is what people are. wir müssen dringend einen Eimer für das Pathos unter den Stream stellen, sonst läuft uns die Bude voll. Das ist ja eh klar. Ja, aber ich fand das einfach, also es ist quasi ein letztes Hail Mary, weil ich, das ist jetzt auch schon fast 2 Wochen her, diese Bekanntmachung. Ich weiß ja nicht, ihr habt da einen besseren Überblick vielleicht. Ich denke mal, die meisten Kinofilme der nächsten Monate werden jetzt online prämieren. Oder sind das wirklich nur 2, 3 Stück bis jetzt gewesen? Also ich gehe davon aus, dass das kommen wird, auf jeden Fall. Das habe ich letztens auch schon gesagt, dass ich kann... Also das geht jetzt, wenn das... Viele reden ja schon wieder vom Ausstieg aus dieser ganzen Geschichte, aber ich glaube da nicht dran. Ich glaube, das wird uns noch eine ganze Zeit begleiten und deswegen werden die auch sagen, wir brauchen Cash. Also machen wir das so. Tja, aber die behaupten jetzt, die Spekulationen sind nicht wahr und die Filme werden zurückgehalten und eine Sache, die ja stimmt, ist, dass die Filmproduktionen, wie sie bis jetzt stattgefunden haben, mit dem Streaming-Modell sich nicht tragen können, weil die Ausleihgebühren und die Revermarktungsgebühren gerade über die Kinoketten, die machen das Geschäftsmodell tragbar, wie es derzeit funktioniert. Da muss ich ja, aber du weißt ja noch gar nicht, was du für Zahlen erreichen kannst, wenn du Home-Premieren machst, sozusagen. Das weiß man. Nie wirklich. Die Infrastruktur ist jetzt langsam überall so weit und gab es denn schon mal einen richtigen Start von einem Ding, wo du nicht ein Abo haben musst oder so, sondern sagst du zahlst jetzt irgendwie 10 Euro dafür den neuen, was weiß ich, Star Wars, Boba Fett oder sowas zu sehen. Ja, so ich sag ja, also Breaker, es lohnt sich, die werden nicht mehr Geld verdienen, weil da einfach zu viele andere Leute noch mit dran Geld verdienen. Mhm. Ja, und gerade die Deals, die Produktionshäuser mit den Kinos haben, das ist der Großteil von deren Profitabilität, ja. Das Ding, das Argument fürs Zurückhalten ist meiner Meinung nach, dass sie halt jetzt auch nichts Neues produzieren können. Ja. Also, das im Endeffekt, ja, da steht ja auch vieles still, viele Dreharbeiten. Und ich nehme einfach mal an, dass die dementsprechend, da haben sie schon Möglichkeiten, dann zu sagen, okay, dann verschieben wir die ganzen Release-Schedules nach hinten. Wer weiß, wann wir wieder drehen können und so. Und deswegen brauchen die das vielleicht als Munition für den Herbst. Wobei, wie gesagt, das ist alles, steht alles nur in den Sternen. Ja, also, ja, also wie gesagt, so wie es hier dargestellt wurde, ist es wohl so, dass halt bis Ende des Jahres die Filme ja alle schon durchproduziert sind und sowieso schon in den Plänen drinstecken. Und wenn jetzt Filme zurückgehalten werden, dann wird es Ende des Jahres ein Feuerwerk an dicht gepackten kinobombastischen Blockbustern. Ja, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube selbst, wenn Ende des Jahres, dass die Leute zurückhalten, ins Kino gehen werden. Aber das die werden viel, ja eben, das ist halt auch die Frage. Der Gamble beruft ja... Der mit sehr vielen Ifs und Buts. Dieses Spielchen beruht ja darauf, dass die Leute auch wieder gehen, ne? Und dass die nicht sagen, ach nee, ich habe keinen Bock, irgendwie ins Kino zu gehen. Wer weiß, ob da nicht doch noch einer sitzt. Ne? Ja, aber du hast doch gehört, people will return to movie theaters because ja, bla, bla, bla, bla, bla. Ich war seit fast anderthalb Jahren nicht mehr im Kino, weil nur noch Scheißdreck kommt. Ja, das ist nochmal ein anderes Problem, ja. Apropos Scheißdreck. Star Trek Picard, die erste Staffel und hoffentlich auch einzige Staffel von dieser Serie, ist ja jetzt durch. Ich glaube, in Deutschland am Freitag, in Amerika am Donnerstag Premiere gefeiert, direkt beim Streamingdienst. Und dieses Interview hier mit dem Showrunner von der Serie, also dem Typen, der das Ganze da quasi ja so alles zusammengebracht hat, dass da halt eine zusammenhängende Geschichte irgendwie draus wird, das ist einfach nur so aus der Kategorie für die Leute, die meinen irgendwie so, ja, dieses ganze Ding mit wir scheißen irgendwie drauf, was die Leute wollen und wir geben denen das, was wir irgendwie meinen, was ihnen gut tun würde, so sich das mal anzugucken. Das wäre alles nur eingebildet oder so und das wäre gar nicht so und in Wahrheit ist es einfach nur normale Kunst, was die irgendwie machen. Dieses Interview hier ist auf jeden Fall mal wieder ein Beweis dafür, dass es in der Tat so ist. Also dieser Michael Chabon schreibt ja halt eben, ja, das ist halt divisive, also bringt die Leute halt auseinander, so spaltet die Leute, die sich dafür interessieren und später sagt er dann hier, spricht er sogar, benutzt hier den Ausdruck SJW und sagt halt eben, es gibt halt diese Anti-SJWs und die sind das toxische Fandom, ne, diesen ganzen Scheiß, den wir schon hundertfach gehört haben. Ja, hier genau. So, das soll man ignorieren und das, was ich am allertollsten fand, ist diesen Spruch hier, manchmal fühlst du dich genötigt, Sachen zu machen, einfach nur, weil sie eventuell die Leute ankotzen könnten, hier possibly piss off oder provozieren, weil die halt eben nicht mit der Zeit gehen. Und angeblich, nachdem was er hier schreibt, nicht wissen, was Star Trek jemals gewesen ist. Also ich habe zwar den Kram nicht geguckt, aber ich habe mir halt die Reviews von anderen Leuten angesehen über die Folgen. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist da ja jetzt nur noch irgendwie Gore und so. Alle möglichen Leute kriegen ihre Augen rausoperiert und die Morde da drin sind auch kaum zu zählen. In jeder Folge werden irgendwie zig Leute irgendwie umgebracht oder so und in den meisten Fällen auch aus überhaupt nicht nachvollziehbaren Gründen, einfach nur so, weil es so richtig schön gritty und ja, dunkel und dystopisch irgendwie ist, was halt eben Star Trek auch nie gewesen ist, aber mit dieser scheiße zeitgeistmäßigen Kacke, was sie jetzt im Moment irgendwie meinen, die Welt geht einen Bach runter und wir müssen jetzt irgendwelche Referenzen auf Rechtspopulismus und so, was wir irgendwie dafür halten, da irgendwie reinbringen und sowas, ergibt alles vorne und hinten keinen Sinn. Also nach allem, was ich gehört habe, sind diese ganzen Sachen, die sie sich da irgendwie überlegt haben, es macht alles überhaupt keinen Sinn. die ganzen Motivationen von den Leuten sind überhaupt nicht nachvollziehbar. Und ja, es ist halt, die Frauen sind natürlich der Schlüssel zu allem Guten und die Männer sind halt kacke und müssen einsehen, wie kacke sie sind und so in diesem, in dieser Serie. Und das ist halt die reine politische, ja, politische, also es ist geschrieben vom Politbüro der Progressiven halt, dieser Kram. Das ist wirklich was war. Ich eigentlich nur wissen will, ist John Delancey wirklich in der letzten Folge? Nein, also soweit ich weiß nicht. Also habe ich nichts von gehört. Ja, und das ist hier nochmal dieses, so ein Ding, jetzt deutschsprachiges Ding zu dieser Geschichte mit den Safe Space und Snowflake. Trailblazer. Trailblazer, ja, und ist der andere mit dem Internetgas. Ich weiß schon nicht mehr. Screentime. Screentime, ja, genau. Ja, das ist hier von diesem Dennis Sand und ich habe später erst gemerkt, nachdem ich mich über diesen Artikel hier aufgeregt habe, dass der Dennis Sand, das war der, der auch dieses Buch geschrieben hat, über diesen anderen Heini da, Montana Black, und mal diesen Beitrag gemacht hatte, wo er auch, also wo GEMA-Gate auch ganz vernünftig bei rumgekommen ist. Ein Buch geschrieben über Montana Black. Ja. Nee, ne? Ja, doch. Aber dieser Artikel hier, den fand ich, also die Leute haben zwar gemeint, der wäre gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich eigentlich gar nicht, weil dieses Ganze, was er hier halt beschreibt mit diesem Safe Space und so, bei ihm klingt das alles wieder so ein Ja, aber eigentlich ist alles prima und so und wichtig. Also er redet hier davon, dass dieses Safe Space ist halt eben ja auch diskriminierungsfreie Zonen wären wichtig, wo ich mich schon alleine sage, ja, Herr Sand, dann erklär mir doch mal, wie das gehen soll, diskriminierungsfrei. Was soll das überhaupt bedeuten? Also schon alleine. Wir wollen, wenn man Leute ausschließt, ne? Ja, ja, also ich finde das auch so lustig eigentlich, dass dieses diskriminierungsfrei, wenn die das sagen und hinterher kommt dann dabei raus, so, ja, wir wollen hier nur die Schwarzen haben und die Weißen sollen draußen bleiben oder so, weil die uns dann diskriminieren oder so. Also das ist allein so widersprüchlich. Und auf solche Dinge müsste man da direkt eingehen, das müsste man alles problematisieren, aber das wird hier alles auf jeden Fall nicht getan. Und der Tiefpunkt von der Sache war, dass er hier meint, dass sich ja die Leute auch über den Ghostbusters-Film aufgeregt hätten, wo einfach nur die Männer durch die Frauen ersetzt wurden, was soweit stimmt. Aber er sagt dann, das hätte irgendwas mit der Alt-Right zu tun gehabt. Oder hätte der irgendwie Auftrieb gegeben oder so, wo ich mir halt auch wieder denke, so, ja, lieber Herr Sand, du hast einfach zu viel von deinen Kollegen Bullshit-Artikel gelesen, weil also, wo hängt denn das zusammen? Was hat das mit der Alt-Right zu tun? Irgendwie scheiß Ghostbusters-Film. Also, ja, er hat irgendwas gesagt, so nach dem Motto, dass sie dadurch so ein bisschen salonfähig geworden wären oder so. Ja, ja. Also, das vollkommen. Der Schluss von dem Artikel war ganz okay, aber sonst stimmt schon. Ja. Aber ich find's lustig, dass sie alle, also okay, ist hier der Links vielleicht schreit irgendwas, aber die anderen sind alle Mouthbreather, so wie es aussieht. Können alle den Mund nicht richtig zumachen. Der eine lebt ja gar nicht wirklich, das ist ja Bi-negativ. Ja, ist er denn wirklich ein Vampir oder ist er nur so ein Emo? Man weiß nicht, aber es ist ein Kiemenatmer oder so. Kann man Vampir und Emo auf einmal sein? Ich weiß es nicht. Ja. Ja, Dracula war schon ein Vampir, bevor es cool war. Das ist wohl wahr. Ja, dass das Video so verrissen wurde, das wusste ich jetzt gar nicht vorher. Also das fand ich auch nochmal ganz interessant bei Marvel. Ja, klar wird das zerrissen. Hier haben wir eine Antwort auf einen Artikel über Gamergate. Ganz was Neues auf diesem Kanal. Es gibt nämlich einen Artikel namens Popular Culture and the Civic Imagination, Who and What Belongs, Gamergate and Objection, wo sich so ein paar Akademia-Leute Stichworte zuspielen. Ich will euch mit dem Original gar nicht langweilen. Und hier haben wir halt den Artikel von Jimmy Page auf Medium, der das Ganze auseinander nimmt und verarbeitet und in Perspektive setzt, indem er zum Beispiel, wenn du mal runterscrollst, ist ein beliebter Tweet von Brianna Wu zu sehen, zum Thema, wer hat mit den Provokationen angefangen oder haben Leute vielleicht auch selber dafür gesorgt, dass sie ins Fadenkreuz geraten. Das ist der erste Tweet von ihr. Ne, der kommt jetzt. Ja, genau, dann hier. Ah ja, ich habe mir jetzt auch einen Sockenpuppen-Account gemacht und dann gleich gepostet, die Todesszenen in Tomb Raider haben mir eine Erektion verschafft. Ja, aber das macht mich nicht zum Frauenfeind. Hashtag Gamergate. Es wird ja so schön nochmal klargelegt, wie diese ganze Outrage-Geschichte gefarmt worden ist. Guter Artikel. Aber wer sich mit uns beschäftigt schon länger, dem wird er auch nicht viel Neues sachlich bringen, aber halt so ein bisschen was nochmal an Einblick und Quellen, falls einem jemand nicht glaubt. Da gibt es dann einiges zu ernten. Und wir bleiben in der Gegend Videospiele. God of War offers a blueprint for fixing gaming's toxic mentality. Also das Videospiel God of War zeigt uns, wie man es machen kann, dass wir den bösen Sexismus in den Spielen loswerden. Und der Artikel hier hängt das daran auf, dass Kratos, der Held dieser Serie, wer das nicht kennt, das ist der, ich glaube, er ist auch eine Art Gott, ja, und muss sich zurückkämpfen durch diverse Schlachten und die Götter selber besiegen irgendwie im alten Griechenland. Und er hat in den ersten Spielen halt keine Dame in der Toga links liegen lassen, sondern im Gegenteil, das war ein sexuell sehr selbstbestimmter und kontaktfreudiger Mensch. Ja, Mr. Peterson, die gibt's auch. Und jetzt ist er halt im letzten Spiel als Vater dargestellt worden und gar nicht mehr so als der Ladies Man und der Lebemann, der er vorher war. Und deswegen sieht der Autor das hier als jetzt einen guten Weg, und so können wir das doch mit allem machen, dass dann vielleicht die ganzen Actionhelden dann später irgendwie alleinerziehende Patchwork-Väter werden oder so und uns so zeigen, dass wir alle irgendwie einen pinkhaarigen Superhelden in uns tragen. Darauf hat der Erschaffer der Figur, David Scott Jaffe, reagiert auf Twitter. Wenn du mal den nächsten Tab einblendest, bitte, Chris. Und ich kann so viel schon mal sagen, er ist kein Fan von dem Artikel. Ich muss es immer wiederholen, dass Kratos nie ein Frauenfeind war in God of War 1 oder überhaupt. Und es pisst mich an, dass Journalisten irgendwie weiterhin versuchen, das als Retcon in das Spiel einzubauen, damit ihre schwachsinnigen Thesen über God of War von 2018 funktionieren. Danke, David Scott Jaffe, dass du das so ausdrücklich und gut verständlich für die Journalisten formuliert hast. Vielen Dank. Ja, das hier haben wir, ich meine, zeig mal kurz das Logo von dem Blog oben drüber. Hat jemand auf Twitter darauf hingewiesen, dass das ganz lustig ist, weil das AK am Anfang könnte ja auch für aktuelle Kamera stehen. Aktuelle Kamera-Duell. Oder aktuelle Kamera Duo 2. Also, es ist aber die studentische Monatszeitung für Duisburg, Essen und das Ruhrgebiet. Schwer uneindeutig. Okay. Also deswegen, das mit dem DUA Duisburg, ne? Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Die sind aber, da war aber einer am Werk, ey. Das ist fast so gut wie mit den Friseuren. Die Friseure haben die schönsten Wortspiele. Kopfsache, okay. Da könnte ich. Ach so, ja. Haarspalterei. Ne? Ja, hier haben wir wieder mal so einen Artikel, der genau weiß, was Gamergate ist und der genau weiß, was da alles passiert. Es wird die komplette Anita Sarkeesian-Geschichte erzählt. Die Rezeption von Sarkeesians Video war überwältigend negativ. Allein das erste Video der Reihe hat über dreimal mehr Down als Upvotes, nicht etwa, weil Sarkisian falsche Informationen präsentierte oder nicht ausreichend fachkompetent war, Kicher. Viele männliche Gamer bezeichneten sie als Feminazi und warfen ihr vor, ihnen Videospiele mit feministischer Propaganda zu verderben. Günemann vermutet hinter dieser übertriebenen Reaktion eine Angst vor Machtverlust. Wenn ich sage, ich bin Gamerin, muss ich oft erst einmal beweisen, ob ich denn nicht nur diese Frauenspiele spiele. Mir scheint das Problem der Deutungshoheit ein großes zu sein, also die Frage, was ist ein richtiges Spiel? Diese Deutungshoheit basiert wiederum ebenfalls auf der verbreiteten Vorstellung von Geschlechterrollen. Videospiele sind unmittelbar mit Technik verbunden. Günemann zufolge wird daher von Männern schnell angenommen, dass Frauen sich nicht auskennen, weil sie denken, dass Frauen technisch weniger versiert seien. Ich habe eine ganze Zeit lang in einem Laden für Computerhardware gearbeitet, Mädchen oder Typ oder wer auch immer Günemann ist. Und ich kann dir sagen, der Großteil meiner Kunden waren Männer. Sagen wir mal so 80-85%. Gerade auch die Zockrechner gekauft haben. Und so. Also irgendwo wäre ich echt verbunden, wenn mir jemand dann auch mal Zahlen dazu liefern könnte und nicht immer nur zu behaupten, irgendwelche sich sowas zusammenreimen, wie ich glaube, dass die Männer da glauben, das Recht zu haben, weil sie da die Frauen nicht und bla. Dann kommt ein langes Ding über Gamergate. Ich erspare es euch einfach. Das ist grauenhaft. Und natürlich hat die amerikanische Alt-Right-Bewegung dann zugegriffen. Ein Stück weit redete die Alt-Right-Bewegung den Gamern ein, dass sie bedroht werden. Dass Gaming als Ganzes durch Political Correctness bedroht sei. Sag mal, seid ihr komplett bescheuert? Das war vom ersten Tag an so, dass klar war, dass Gaming von Political Correctness bedroht ist. Da haben wir keinen Milo Yiannopoulos für gebraucht. Der kam deutlich später, Wochen später in die Sache rein, als den Leuten schon völlig klar war, was das bedeuten kann. Und so geht das in einer Tour weiter. Und es gibt dazu noch einen zweiten Artikel, wo hier diese, wie heißt die Tante interviewt wird, die wir auch schon kennen, ja. Veronika Kracher. Ja, genau, jo, die marxistische... Die marxistische Journalistin, ja. Die zieht rum und macht Leute schlecht sozusagen, macht die Männer schlecht. Also, die hat das mal in ihrer Twitter-Bio stehen gehabt, dass sie marxistische Journalistin wäre. Mhm. Ja, auf jeden Fall macht sie da die Männer immer schlecht und ja, weiß ich auch nicht mehr. Ist 5 Jahre später und wir hören uns immer noch das gleiche Schwätz an. Von Leuten, die keine Ahnung haben, die und keiner von denen kommt auf die Idee, mal zu gucken, was die anderen sagen. Das finde ich echt faszinierend, dass selbst, also ich würde erwarten, selbst vielleicht jeder 100. Journalist, der so einen Scheißdreck schreibt, müsste sich doch überlegen, was ist eigentlich aus den Leuten geworden, die das damals gut fanden. Müsste ich die nicht auch mal fragen? Ja, die sind alle radikalisiert, war natürlich. Die Story ist ja auch vollständig. Wenn du da diese Hetzgeschichte gegen Frauen hast, dann reicht das ja. Mhm. Offensichtlich reicht ja, das. Ja, ich fand es ja auch schon lustig, dass selbst jemand, der jetzt irgendwie mir da schon mal folgt bei Twitter mit dem Artikel von eben und dann irgendwie meinte so, ja, hier und da, tralala, mit der Alt-Right und ich dann zweimal nachgefragt habe, als letztes dann gefragt habe, hast du denn irgendwelche Beweise dafür, dass es da irgendwelche Zusammenhänge gibt? Weil ich halt immer nur höre, alle Leute werden radikalisiert worden, aber dann hinterher diese Leute, die dann da irgendwie irgendwelche Amokläufe machen oder so, die sind dann wieder jahrelang in der rechten Szene gewesen, ne, und haben überhaupt nichts mit diesem neuen Bullshit da irgendwie zu tun. Und genauso, du hast gerade gesagt, sie sagen immer das Gleiche, aber diese Sache jetzt mit der Alt-Right war ja damals, als Gamergate noch lief, ja eigentlich noch gar nicht da drin. Das haben sie ja dann erst später gemacht, als das Ding dann aufgekommen ist irgendwie. Da haben sie ja dann irgendwie, es gab ja diesen komischen Matt Lees-Artikel bei im Guardian, auf den die sich ja auch alle beziehen, so als ob dieser Typ irgendeine Art von Wissenschaftler wäre oder so, der irgendwas festgestellt hat. Der hat so einen scheiß Artikel geschrieben im Guardian und irgendwie behauptet, dass Gamergate die Alt-Right begründet hätte und seitdem tippen die Scheiße alle ab. Ja, wie oft haben sie diesen Mammutartikel geteilt, ne? Vor allem das nächste Ding ist ja, die Alt-Right selber sieht ja Gaming eher als degeneratives Hobby von Eskapismus, der nicht dazu führt, dass du in den Heiligen Rassenkrieg einziehst oder so eine Scheiße. Ja, auch schon alleine dieser Begriff Alt-Right. Die mögen ja Gaming überhaupt nicht. Und du kannst auch dieses Ding mit dem Alt-Right halt auch überhaupt nicht mehr benutzen eigentlich. Also das ist ja irgendwie mal aufgekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von Leuten, die sich von diesen Neokonservativen abgrenzen wollten. Und das war ja irgendwie die Phase, wo der Bannon und der Milo da irgendwie mit zugezählt wurden und sich damit zugezählt haben oder wie auch immer. Mhm. Und dann wurde das ja irgendwie an den Ku Klux Klan und alle Leute dran geklebt, dass die Alt-Right wären. Und seitdem ist das ja dann auch so. Selbst erfüllende Prophezeiung quasi. Ne? Ja, aber die Begründung dafür, dass die Leute irgendwie zu den Alt-Right wechseln oder werden oder so, das ist ja laut Kracher und Konsorten, es ist ja immer diese narzisstische Kränkung. Ja, ja, genau. Man hört doch mal auf mit dem Kränken. Vielleicht hört das dann auch auf oder so. Das ist so schwer. Du hast ja wilde Ideen. Das geht natürlich nicht, weil die Kränkung ist ja wichtig. Ne? Das haben wir auch bei den Shebanen da mit Star Trek gehört. Ne? Das ist ja ganz wichtig, dass du die Leute halt anscheißt und schön spalterisch bist. Aber ja, nicht den Leuten was von Spaltung erzählen, ne? Das ist ja rechtes Narrativ. Ja, unmöglich ist das. Achso, hier in so einem College, die haben eine künstliche Intelligenz gebaut und wollten damit irgendwie der OPEX. Achso, ja, echt? Ja. Also ich glaube sogar den Artikel selber. Ja, aber ja, erzähl weiter. Ja, ne. Ja, doch. Ja, die Minoritäten machen auch mal was, sozusagen. Was zum Fick bin ich Chinesen? Die sagen auch was Böses. Biological Leninism? Oh mein Gott. Biological Leninism. Was man alles findet im Internet. Das ist ein Konzept von Spandrel, der halt auch einen stark antiliberalen Grind hat, der sehr verwirrend zum Teil auch sein kann, aber der halt auch viele kluge Takes hat, wenn er Liberalismus angreift, und der hat ein Konzept aufgestellt, was biologischer Leninismus lautet, und das also der geht davon aus, dass sozusagen nur die Schwächsten aus der Gesellschaft immer von der Linken eingespannt werden und dass die Linke per Definition einfach nur eine historische Kraft ist, die nach links schwimmt und immer Schwächere aufgreift und versucht, mit den Schwächeren an Macht zu kommen. Und dass das einzig und allein ein Machtspiel ist. Und in dem Artikel geht er genauer darauf ein, wie er biologischen Leninismus definiert. Das ist eben immer nur die Schwächsten vorgezogen werden und dass man im Grunde einfach nur eine Umverteilung der Macht haben möchte. Und dass es darum im Linkssein generell geht. Und ich muss aber sagen, Spandrel, mir gefällt er sehr, aber nicht unbedingt, weil ich mit ihm übereinstimme in der Meinung, sondern weil er halt eine Liberalismuskritik hat, die gut ist, aber halt also eher ein Autoritärer. Also das ist ganz klar. Also auch sein Twitter-Grind. Diese Liberals-Kritik aus Amerika, die ist doch ein bisschen so wie die Pomo-Kritik bei uns, oder nicht? Ja, unterschiedlich. Da gibt es auch viele verschiedene Richtungen. Also. Und die sagen irgendwie auch zu den Demokraten Liberals oder so, oder? Ja, das ist auch nochmal was. Also es gibt dann auch nochmal einen Unterschied zwischen den Liberals, Democrats, also die Linksliberalen, und gegen Liberalismus selber, der ja eher Mitte oder das sogar rechts vom Mainstream ist. Also das ist dann auch nochmal. Also Tja, das ist die große Begriffsverwirrung. Und jetzt kommen wir nochmal zur großen Ölverwirrung. Nochmal, was ist passiert? Saudi-Arabien und Russland als zwei der größten Ölproduzenten und Exporteure weltweit hatten sich jahrelang mehr oder weniger darauf geeinigt, die Preise hochzuhalten. Diese Konstruktion wurde als OPEC Plus quasi bekannt. Ich kürze es jetzt einfach mal ab. Allerdings hat Russland jetzt gesagt, wir haben kein Problem, einen Ölpreis von 30 US-Dollar Brent-Äquivalent für die nächsten 6 bis 10 Jahre aufrechtzuerhalten. Das schaffen wir finanziell. Saudi-Arabien bräuchte so mindestens 78. Andere Leute sagen 90, weil Saudi-Arabien ja einen sehr ausufernden Staatshaushalt hat, nicht so super effizient arbeitet, was das angeht. Und dann haben die ja noch diese Megaprojekte von dem Kronprinz, nicht wahr? Gehört Saudi-Arabien nicht auch zu den Leuten, die so ein praktisch ein bedingungsloses Grundeinkommen ausschütten? Ja, also wer die ich will da nichts Falsches sagen. Wenn ich es richtig verstehe, ist es so, dass alle, die zu gewissen Clans gehören, bekommen das. Oder nur die königliche Familie. Allerdings ist das ja eine sehr weit verzweigte Sache da. Also die Saudis wollten weiterhin den hohen Ölpreis haben. Das ist ja sowieso so eine OPEC ist ja quasi das Ölpreiskartell. Ja, die machen Preisabsprachen und sagen, okay, jeder fördert so und so viel. Und dann haben die öfters mal Treffen und sagen, okay, wie schätzen wir den Weltmarkt ein? Sollen wir uns darauf einigen, dass wir jetzt alle mehr fördern und exportieren oder sollen wir mal weniger fördern und exportieren? Und sollten 30.000 Barrel pro Tag weniger gefördert werden, glaube ich. Das war so die Vorgabe von Saudi-Arabien. Russland hat gesagt nein und fördert jetzt 50.000 mehr. Und daraufhin fördert Saudi-Arabien jetzt 3 Millionen. Super, jetzt der Ölschwemmer und wird billiger, oder was? Ja, und das Öl wird immer billiger und billiger und billiger. So, ja, das ist halt gerade die Paradoxie des Marktes. Ja, das Öl wird weniger nachgefragt. Ja, deswegen wird jetzt quasi es lapidar zu machen. Es ist halt nicht absehbar, was der niedrigste Preis sein wird, der auf dem Markt erzielbar wird, wann wieder die Wende in die andere Richtung geht. So, natürlich gibt es da halt technische Minima. Ja, wie gesagt, Russland hat gesagt, 30 schaffen wir locker 6 bis 10 Jahre. Ob das auch so stimmt, ne? Saudi-Arabien hat gesagt, wir schaffen vielleicht sogar 20. Aber das ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Wie gesagt, zwischen 70 und 90 konservativ geschätzt brauchen sie, damit das alles weiterhin so funktioniert und die ihren Lebensstil halt auch aufrechterhalten können. Boah, das ist sehr schwierig. Und das ist halt die paradoxe Situation jetzt, dass so viel Öl auf den Markt geschmissen wird, weil halt nicht klar ist, wie tief fallen die Preise. Verkaufen wir es doch jetzt noch zu dem Preis, den wir gerade noch auf dem Markt bekommen. Mal lapidar gesagt. Und jetzt werden halt langsam die Kapazitäten knapp, nicht die Förderkapazitäten, sondern die Transport- und Lagerkapazitäten. Weil die größten Abnehmer jetzt halt irgendwelche staatlichen Reservefonds im Moment sind. Weil die Mobilität sehr stark nachgelassen hat. Die Lager auffüllen. Ja, das birgt halt noch sehr starkes Konfliktpotenzial, weil Saudi-Arabien und ja, die sind manchmal nicht zimperlich und die haben einen sehr großen Militärbudget halt auch. Und naja, die sind ja auch noch beschäftigt mit ihrem kleinen Krieg da vor Ort. Ach, das tut mir leid, dass ich das so lapidar gesagt habe, die armen Jemenis. Naja. So, kommen wir zu positiven Nachrichten. Gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo sich viele europäische Länder in den Stich gelassen fühlen von der Europäischen Union, weil die medizinische Versorgung länderübergreifend nicht so wunderbar funktioniert. Länder gucken mehr auf ihre nationalen Befindlichkeiten, halten auch mal ganz gerne Waren zurück oder lassen sie dann auch wieder durch oder wie auch immer. Ja, ich meine es nicht so ganz ernst. Also im Endeffekt, Albanien und Nordmazedonien werden bald der Europäischen Union beitreten. Gehe ich einfach mal von aus. Ja, die Europäische Union dreht sich weiter. Und es ist an sich ja auch nur noch eine Formalität. Ja, beide Länder haben seit über 10 Jahren visafreie Reisen. Die Wirtschaften sind so eng verwoben. Ja, wenn ich hier mal ein paar Zahlen sagen kann, hier zu Albanien. 3/4 der Exporte gehen in die EU und 2/3 der Importe kommen aus der EU. Ja, oder Nordmazedonien. Ah, Nordmazedonien, sowieso so eine Sache. Es hieß ja früher Mazedonien, aber das kann ja nicht Teil von der Europäischen Union sein, wenn es einen Teil in Griechenland gibt, der Mazedonien heißt. Und deswegen mussten die sich ja umbenennen. Ja, und generell musste ja der ganze Beitrittsprozess ja auch umgestellt werden. Ja, weil das hat alles nicht so ganz funktioniert. Man hat es einfach nicht hinbekommen, die beiden Länder reinzubekommen. Und das liegt weniger an den wirtschaftlichen Kriterien, sondern einfach, wie der Prozess läuft. Ja, es haben einfach zu viele Länder Ansprüche gestellt an Mazedonien, jetzt Nordmazedonien, ein sehr gutes Beispiel, und Albanien. Und jetzt ist der Prozess halt so reformiert worden, dass es nicht mehr 36 Schritte gibt, sondern es gibt 6 Komplexe und die Mitgliedstaaten dürfen noch mehr mitentscheiden. Ja, also es ist natürlich, ja, klasse, ne? Die EU vergrößert sich weiter. Ich meine, wir haben ja gerade England verloren, ne? Schade, aber wir kriegen dafür Nordmazedonien und Albanien bald. Juhu! Hier sehen wir einige Affen, die jetzt in Thailand, war es glaube ich, nichts mehr zu essen haben, weil die Touristen da jetzt alle weg sind wegen Corona. Und deswegen prügeln sich da jetzt die Affen, um was zu essen. Ja, ich habe auch ein paar Videos gesehen am Strand. Da sah es auch ähnlich aus. Das ist ja jetzt mehr so auf Straßen, aber das sind schon ganz schöne Affenmassen. Ja. Vor allem, wenn die, also ich möchte als Mensch, der alleine da die Straße lang geht, denken die vielleicht auch irgendwann, dass man vielleicht nicht schlecht schmeckt oder so. Ob die Affen dann auch Krankheiten entwickeln, wenn sie rohes Menschenfleisch essen? Gute Frage. Ja, ein Krankheitsrisiko ist es allemal, ne? Also das ist klar. Wenn du so von so einem wilden Affen gebissen wirst, da will ich nicht wissen, was du da alles hast. Corona Monkey Virus, very dangerous. Very dangerous, but just wash your hands. Ja, das waren die Weltraumaffen. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Und haltet immer 1,5 Meter Abstand von ihr. Am besten haltet ihr einfach eine Baumlänge Abstand und geht in den Wald. Genau. Aber bitte nur alleine oder zu zweit oder mit Menschen aus eurem Haushalt. Wenn der Wald noch nicht für Toilettenpapier abgeholzt wurde. Ja. Irgendwie müssen wir diesen Blödsinn hinter uns bringen. Und hört nicht auf die Leute, die jetzt schon davon reden, nach Ostern müsste man irgendwas lockern oder so. Hört nicht auf die Deppen. Macht einfach was gelockert. Wollen nur tippen. Genau. Lasst euch nicht kindern und alles. Eurer Zeit. Sucht euch ein Hobby, wenn ihr keins habt. Nie ist ein Hobby so wichtig gewesen wie jetzt. Lest Snow Crash, damit ihr eure Notizen nächste Woche mit Abels Notizen vergleichen könnt. Genau. Ja, oder verwechselt Miete pro Kopf. Ja, Miete pro Kopf. Ja, das ist auch gut. Und verwechselt auf gar keinen Fall Physical Distancing mit Social Distancing. Wir haben es jetzt die ganze Zeit falsch gemacht.